Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest in seiner 17. Folge. Wir haben Donnerstag, den 17. Mai 2018 und noch nicht mal eine Woche ist das große Finale des Eurovision Song Contest vorbei und wir wollen natürlich jetzt endlich auch die Zeit nutzen für unseren Podcast, um ausgiebig über die letzten 2-3 Wochen dieses Events dann auch zu sprechen. Das mache ich natürlich nicht im Selbstgespräch, sondern mit meinem sehr geehrten Kollegen Dennis Kranz, den ich einmal ein kräftiges Hallo nach Hildesheim sage. Hallo Dennis. Hallo, schöne Grüße nach Pinneberg. Hallo, hallo Sascha. Aus dem schönen Pinneberg. Ja, jetzt weiß ich aber auch, warum du gerne der Peter Urban des genannt wirst, weil du hast eben so geklungen, als würdest du irgendwelche Postkarten Ja gut, das färbt natürlich ab, so 2 Wochen Lissabon oder 10 Tage zumindestens. Und ich habe ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, mal jetzt wirklich in so einen ganzen ESC nochmal reinzugucken, wo Peter Urban die Kommentare gesprochen hat. Ja. Weil ich ja dann, ich war ja immer abwechselnd zu den Generalproben am Montag, Mittwoch und Freitag in der Halle, habe mir das irgendwie angeguckt. Mhm. Und dann zu den Live-Shows habe ich ja dann aus dem Pressezentrum dann für euch ja auch immer ein bisschen mitgetwittert. Und da habe ich noch gar nicht so wahnsinnig. Ich habe heute bei eurovision.de so ein paar Kommentare noch irgendwie gelesen von ihm, die ich so mehr oder weniger gut finde. Aber deswegen, ich habe ihn so jetzt dieses Mal noch gar nicht so großartig gehört. Also, du konntest sozusagen die Ausschalttaste bei dir in der Halle oder beziehungsweise im Pressezentrum. Da hast du keinen Kommentar gehabt. Nee, genau. Also man hat ja da irgendwie, da hängen ja dann, das sind ja eigentlich nur so große Räume, wo sie lange Tische irgendwie aufgestellt haben. Ja, das habe ich gesehen, ja. Und da drauf sind dann halt so lange Steckdosenleisten, wo man dann halt sein Notebook irgendwie reinstöpseln kann. Man kriegt irgendwie dann so ein Wi-Fi-Kennwort und kann sich da das WLAN war allemal besser als mein WLAN im Hotel. Also man konnte da irgendwie auch gut mitarbeiten. Was ich mit Erschrecken irgendwie noch überall gelesen habe, es sind einige Leute während des Finales dann bei Twitter sogar gesperrt worden, weil sie angeblich zu viel getwittert haben. Ja, das passiert. Ja, das passiert irgendwann. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Tweets sendest, wirst du irgendwann als Spam sozusagen markiert und erstmal gesperrt. Ja, aber bei so einer Veranstaltung, also mal ganz ehrlich, und wenn ich, also das verstehe ich nicht, da muss man dann doch irgendwie das Kontingent an so einem Abend irgendwie erhöhen. Man muss doch davon ausgehen, dass da ganz viele Leute dann auch zu diesem Ereignis da twittern. Also ich habe das jedenfalls gelesen, einige Leute konnten dann so ein bisschen auf Zweitaccounts irgendwie zurückgreifen und haben dann wirklich erst am Sonntag oder so ihren Account sozusagen wieder freigeschaltet. Also meiner war nicht gesperrt. Nee, also meiner Gott sei Dank auch nicht. Ich habe weil so viel getwittert habe ich nicht. Also ich habe versucht immer so 1-2 Tweets pro Song mal zu machen. Ja, genau. So also mehr mache ich dann halt auch nicht, weil jeden Mist dazu zu kommentieren wäre dann auch zu viel gewesen. Mhm. Von daher ist das jetzt auch nicht so. Also ich habe ja jedes Halbfinale auch mitgetwittert. Ich mache es ja auch bei ganz vielen Vorentscheiden und so. Das mache ich ja auch, das weißt du ja, das machen wir beide ja immer. Mhm. Und bisher bin ich dann noch nie gesperrt worden. Also, ich habe immer eher das Problem gehabt, dass so viele Leute geliked und geretweetet haben, dass ich nicht mal wusste, was mit meiner Notifications-Leiste abging. Das ging gar nicht, was da abging die ganzen Tage. Ja, es haben auch sehr viele Leute auch bei mir, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter, auch immer kräftig gefaved. Da möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Ich habe immer so ein bisschen versucht, auch bei Instagram euch dann auch so ein paar Bilder zu liefern, so von den Pressekonferenzen oder eben das, was man so sonst nicht so sieht. Oder ich habe mal diese schwenkbare Kamera, die dann in diesem Kameragraben in der Halle irgendwie hin und her gefahren wird, auf so Schienen praktisch. Also Dolly nennt man das. Wie nennt man das? Dolly. Ein Dolly, ah, okay. Eine Dolly, ja. Das ist eine Dolly. Also Dolly wäre auch noch, dass man sich da draufsetzt, aber das ist eine Dolly mit Schienen. Mhm. Ja, eine Dolly ist das. Mhm. Ja, und da waren so 2 Kameras immer drauf, die konnten auch hoch und runter geschwenkt werden und die haben dann so ein bisschen so diese Fahratmosphäre dann immer so mitgefilmt. Und das sind so Sachen, die sieht man natürlich nicht im Fernsehen. Also man sieht ab und zu mal, wenn so eine Kamera da so über der Bühne sich anhebt und dann wieder praktisch wieder verschwindet im Boden oder scheinbar im Boden. Das sieht man dann halt so und ich versuche dann immer so auch solche, solche Atmosphären oder ich habe auch so ein Foto gepostet irgendwie als der Green Room, ich glaube das war beim Juryfinale, noch komplett leer war, also wo noch gar keiner da, weil ich relativ zeitig reingekommen bin. Ich habe noch eine Karte bekommen für dieses Juryfinale. Ich hatte ja erst nur für die beiden Semifinals und da nur für das für die Generalprobe Karten bekommen. Es war in diesem Jahr sehr, sehr schwer, da irgendwie halt ranzukommen. Ja, okay. Weil man ja seit einigen Jahren so in Intervallen Karten vergibt. Also noch bis, ich glaube, Malmö oder so war das so. Da wurde dann ein Termin rausgegeben und dann abends waren die Karten dann weg. Und ich finde das eigentlich besser, weil dann haben doch mehr Leute die Möglichkeit, wirklich auf die Karten zuzugreifen. Und so musst du dich halt jedes Mal in so eine elektronische Schlange stellen. Und dann hast du die Pech. Ja, lass mich und das hat Gott sei Dank geklappt. Und und dann konnte ich immer ganz in Ruhe mir so die Proben oder das ist ja eigentlich fast wie die ganze Show irgendwie. Und sie haben tatsächlich, ich habe es im Juryfinale dann nicht mehr mitgemacht, aber sie haben tatsächlich im Juryfinale das gesamte Voting aller 43 Songs dann auch geprobt. Okay. Also als ich mich am Samstag gegen 15 Uhr ins Pressezentrum schon gesetzt habe, das war da auch schon völlig überfüllt. Okay. Also man hätte eigentlich, glaube ich, eher sogar um 11 kommen müssen, damit man so den besten Platz bekommt. Also also gut, die Leute arbeiten da ja auch oder führen noch Interviews oder so. Und da war das irgendwie so, da lief noch die allerletzte Probe am Mittag sozusagen. Und da wurde dann da wurde dann auch wieder alle 43 Schalten geprobt. Und da hat dann Serbien gewonnen. Ja, das wäre ziemlich unwahrscheinlich gewesen, würde ich mal sagen, bei diesem Song. Aber ja, gut, okay. Ja, und dann war es so witzig, aus Deutschland, da stand da wohl irgendwie so ein Aufnahmeleiter da auf der Bühne bei der Reeperbahn. Und nur um dann so, das ist eine tolle Show. Hat er dann so abgelesen vom Bild, vom Zettel so. Ja, das ist eine tolle Show, irgendwie ganz super, irgendwie, ja, und hier sind die Punkte aus Deutschland, 12 Punkte, ich weiß gar nicht, was da dann gesagt wurde, ich glaube, da wird dann so randommäßig irgendwie halt dann irgendwas gesagt und und ich weiß halt, also ich bin dann bei dem, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, bei dem Intervall-Act vom Finale, da bin ich dann bei Salvador Sobral dann irgendwann auch gegangen, weil das war dann doch ein bisschen zu langweilig und ja, das war halt dann. Aber was ganz gut war, die Zeit, Portugal hat ja eine Stunde zurück. Das heißt, alle Veranstaltungen gingen auch schon um 20 Uhr los. Also es ging dann nicht bis mitten in die Nacht. Ah, super. Das könnte, glaube ich, in Israel, ich weiß gar nicht, die sind ja, glaube ich, auch so 2-3 Stunden uns voraus. Das könnte sein, dass das so ähnlich wie in Aserbaidschan ist, dass dann der ESC auch erst um 0 Uhr irgendwie Ortszeit irgendwie losgeht. Ja, Heftig, ja. Wird dann jedes Mal eine lange Nacht, glaube ich. Also das könnte dann irgendwie. Ja, aber wir wollen vielleicht das auch erstmal so ein bisschen ordnen. Wir können uns eigentlich ganz gut austauschen. Dennis hat nämlich, war zu Hause, hat sich das jeweils dann auch bei den beim Fernsehen angeguckt, genau. Beim Fernsehen hat Peter Orban lauschen können. Und manchmal etwas, aber ja, ich konnte Peter Orban lauschen. Ja, und ich habe mich da so ein bisschen in Lissabon getummelt, im Pressezentrum. Ich war auch auf diesem Botschaftsempfang, da kann ich nachher noch mal was dazu sagen. Und Eurovision Village, ne? Ja, und ich habe mich so ein bisschen auch immer an unseren lieben Freund Dr. Irving Wolter, genannt auch Dr. Eurovision, so ein bisschen rangehängt. Der hat mir so ein bisschen auch so, ja, ein bisschen gezeigt, wie das da so im Pressezentrum so abläuft. Und ist ja auch so ein wandelndes Publikum. So ein wandelndes Lexikon, was so, den braucht man nur zu fragen, wie viele Punkte hat denn Frankreich 1976 von Großbritannien bekommen? Das weiß er mit Sicherheit. Und ich habe ihm auch ein bisschen geholfen. Da gab es noch eine Eurovisionskonferenz. Da war ich allerdings nur an einem Tag irgendwie dabei, weil ich für ihn da eine Podiumsdiskussion gefilmt habe, die er moderiert hat. Kann ich auch nachher drüber reden. Aber wir wollten eigentlich mal so erstmal so im ersten Go erstmal so den ESC insgesamt einfach mal so betrachten. Dennis, fang doch mal an. Die Show an sich. Wir haben ja diesen tollen Imagefilm gesehen, ne? der dreimal leider lief, dreimal beim ersten, beim zweiten und beim dritten Semifinale, muss ich sagen, und beim Finale natürlich. Es war so, das Lustige ist ja, die Kommentatoren haben die Anweisung bekommen, dass sie bei diesem Film nicht sprechen dürfen. Aber ich glaube, kaum jemand hat sich daran gehalten, weil es echt dieser Imagefilm mit diesen ganzen Klangcollagen etwas dröge war, oder? Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja. Also da wurden ja so Geräusche aus Lissabon praktisch, genau. So Alltagsgeräusche, die U-Bahn, Vögelgezwitscher und so weiter. Ich kann das natürlich einerseits verstehen, wenn sie dann zu den Kommentatoren sagen, oh, da sprecht mal bitte nicht rein. Nur, dass dieser Imagefilm ging, glaube ich, dann so, oder dieser Anfang ging so 1 bis 1,5 Minuten. Ja. Und da haben dann auch, da gab es ja nachher so eine Frühstücksrunde am Sonntagmorgen, da haben dann Schreiber und auch Peter Orban gesagt, das kann man in einer ARD-Abendsendung am Samstag, kann man das nicht machen, dass man da erstmal nur die Bilder bringt und die Leute wissen gar nicht, was da, worum es geht, was da vor sich geht. Ne? Genau. Es hat auch ewig gedauert, bis dann diese Bühne irgendwann gezeigt wurde. Es kam auch, vor allem bei dem Semifinals, kam es irgendwie nicht in den Pott. Ich habe irgendwie keinen richtigen Intervalleck gehabt, das war so ein bisschen komisch. Mhm. Die Sendung wurde extrem durchgepeitscht, habe ich das Gefühl gehabt. Also es war so ein bisschen, also ich fand diese ganze Atmosphäre nicht so schön. Also da muss man mal die Schweden ein bisschen loben. Mhm. Ich fand das da so ein bisschen in Schweden ein bisschen, also von der Atmosphäre so ein bisschen, also auch vom Fernsehbild so ein bisschen viel angenehmer. Ich weiß nicht warum, aber es war mehr so. Man hat sich mehr unterhalten gefühlt, als diesen Anfang gesehen habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Du warst ja auch bei vielen, du warst ja auch in Malmö, in Stockholm warst, ne? In Stockholm. Ja, und in Malmö auch. Mhm. Und in Malmö auch, genau. Mhm. In Stockholm, da war es ein bisschen angenehmer, oder? Also fand ich zumindest. Also als Besucher in der Halle war es dieses Jahr ganz angenehm, weil man wirklich, also ich hatte da so Standing-Plätze, also so Stehplätze im vorderen Bereich. Dann gab es noch so einen sogenannten Golden Circle. Da war praktisch dazwischen ein Kameragraben und dahinter war nochmal so ein Graben, wo Leute auch noch stehen konnten. Und dann kam die Bühne. Ja. Und es war eigentlich so, dass die Bühne dieses Mal im Gegensatz zu Stockholm zum Beispiel nicht so hoch war, sondern so, dass man geradeweg einmal so rüber gucken konnte. Ja, und dann auch, also man sieht nicht so ganz den Boden, den man sonst eben halt dann im Fernsehen irgendwie halt so sieht. Aber man konnte schon nachher auch so ein ähnliches Bild haben wie im Fernsehen. Also das fand ich ganz gut, weil die Bühne in Stockholm, lass mich lügen, aber die war mit Sicherheit so 1,60, 1,70 hoch. Mhm. Und wenn du da wirklich an der ersten Reihe, dann hast du da irgendwie dir, also so eine Kinostarre irgendwie bekommen, weil du nicht wirklich geradeaus irgendwie, und gut, ich bin jetzt auch jetzt nicht besonders groß, aber ich bin auch 1,80 irgendwie. Und in Konzerten kann ich sonst eigentlich auch immer ganz gut gucken. Aber wenn es dann halt so erhöht ist, dann ist es natürlich irgendwie auch irgendwie halt schwierig so. Und und die Bühne war ja eben halt diesmal ohne LED, haben wir ja auch schon viele Mal in unseren Podcast angekündigt. Leider, ja. Mhm. Und ja, sag mal, also leider, sagst du jetzt? Ich finde schon, ja, wenn man bedenkt, dass Deutschland mit einer Projektionsperformance auf Platz 4 landet, ist das schon auch ein Statement, so ein bisschen, finde ich, dass man jetzt keine LED-Wand hatte. Mhm. Aber was ich noch dazu sagen will, was du vorhin gesagt hast, ich habe bei Twitter ganz oft gelesen, dass man dieses Mal beim ESC nicht so viel gesehen hat. Also ich hab sehr viele Tweets gelesen gehabt, dass die teilweise Sichteinschränkungen hatten, teilweise da ein paar Sachen nicht sehen konnten, auch vom Stehplätzen und Sitzplätzen und so. Das war wohl, da gab es wohl ein paar unbestimmt, also ein paar Kommentare, die nicht so toll waren, was die Sichtverhältnisse anging. Ja, das kann schon sein. Also es war unten am Stehplatz, war auf der linken Seite war ein ganz großes schwarzes Podest. Ja. Das kann man übrigens sehen. Ich hatte ja heute auch bei Twitter noch mal gepostet, dass wir ja heute irgendwie auch unter anderem live irgendwie hier senden und auch bei unserer sonstigen Ankündigung jetzt auch für diese Folge. Da kann man so eine kleine schwarze, so ein Podest irgendwie, ich weiß gar nicht, was da drauf. Ich glaube, da waren auch Kamera. Ich glaube, da waren auch zwei Kameras. Ja, es war auf der, so mittig war noch mal, da stehen ja immer zwei solche großen Kameras. Es ist ja immer irgendwie, eine ist ja für ein Backup und die andere macht dann eben halt auch das Fernsehbild. Und wenn eine kaputt geht, braucht derjenige nur auf die nächste Kamera und kann irgendwie weitermachen. Und ich glaube, auf der linken Seite des Podests, da waren, glaube ich, auch Kameras. Und dann war es so, ich hatte am Freitag dann einen Sitzplatz oben auf dem ersten Balkon. Der war auch so mehr so in der linken Kurve. Und da war dann unten einmal quer praktisch in die Sicht ein ganz langer Kamerakran. Und der, der war auch ganz oft irgendwie so quer im Sichtfeld, das stimmt. Ich hatte da auch ein bisschen Probleme. Ich wollte ja natürlich auch des Öfteren mal so Bilder auch machen, weil ich das auch immer gerne so hier für unsere Homepage oder so irgendwie nutze, um da irgendwie auch dann da mal so ein Bild von irgendeinem ESC irgendwie zu haben. Und das war dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil halt dieser Kameragraben da, dieser Kamerakran da zu sehen war. Das kann ich nachvollziehen. Das war dann, und ich habe dann mehr so auf der rechten oder mittigen Seite vorne direkt gleich an der Balustrade irgendwie gestanden. Also ich hatte dann niemanden mehr vor mir und konnte dann ganz gut gucken, weil das vielleicht mal so für die Leute, die auch mal so die nächsten Jahre mal hinfahren wollen, es macht immer Sinn, wenn man keinen Stehplatz hat, wirklich sich eine Pool-Position irgendwie zu sichern. Wenn also der ESC um 21 Uhr losgeht, macht es schon Sinn, um 17 Uhr sich in die Schlange zu stellen. Also man kommt dann ja meistens gegen 18, 19 Uhr dann auch rein. Also so ist es nicht, aber weil man dann wirklich, die Schlangen werden sehr, sehr lang, bevor es nachher so, ich sag mal, um 19 Uhr ist Einlass und da ist die Schlange so lang und wenn du einen Stehplatz hast, dann hast du halt einfach nur noch die hinteren Plätze praktisch. Also so. Und diese Kommentare, ich kann es schon verstehen, ja, das glaube ich auch, dass das bei anderen ein bisschen besser war. Aber die Bühne war, wie gesagt, nicht so hoch wie in Stockholm zum Beispiel. Okay, also ich glaube, die LED-Wand werden die Delegation in den nächsten Jahren, glaube ich, wieder haben wollen. Weil man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, also nicht viel mehr Möglichkeiten hatten, aber ich glaube, viel, viel mehr Möglichkeiten hatten, Songs zu unterstreichen. Das hat man ja bei Michael Schultes Auftritt gesehen, dass man in der Projektion durchaus einen Song weit nach oben bringen kann, obwohl er eigentlich am Anfang nicht so hoch gewettet war. Ich glaube, das wird sich wieder ändern, weil ich glaube, es war nicht immer sinnvoll, dass es überall so Hebelbühnen und sowas gab, zum Beispiel bei Österreich. Fand ich das auch so ein bisschen komisch, das war ein bisschen aus, als würde er mit einem UFO irgendwo rumfliegen. Also, obwohl Moldau ist da mal eine andere Geschichte, die haben es ja sehr kreativ genutzt mit ihren Auftritten, mit ihren ganzen Türen und so. Aber ich fand, es ist teilweise manchmal etwas too much mit den komischen Aufstellern und das ist irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß. Also ich habe immer das Gefühl, ich hab teilweise einen Contest geguckt aus den 2000er Jahren. Deswegen glaube ich, wird sich da doch wieder ein bisschen was verändern. Ich glaube, die werden wieder eine LED-Wand im nächsten Jahr haben. Ja, aber wie gesagt, es hat auch dazu geführt, dass sich die Delegationen alle was überlegen mussten, ne? Ja, dass das stimmt. Wirklich, sie wussten, sie haben nur Beleuchtung sozusagen. Also es war, was ich nur gesehen habe, es gab ja da diese Lamellen, die wir ja schon aus dem Vorentscheid irgendwie halt kannten. Das waren solche Flügel, die wurden dann auch unterschiedlich dann irgendwie angestrahlt. Das sollten so wellenmäßig wahrscheinlich darstellen. Genau. Das war, und dahinter waren auch so ein bisschen so wie LEDs. Da konnte man manchmal auch so kleinere Sterne oder so irgendwas. Es waren aber keine richtigen LEDs. Es war, glaube ich, auch irgendwie so angestrahlt. Und ich fand eigentlich, was ich nur so schade fand bei den LED-Projektionen der letzten Jahre, dann haben sich die Delegationen auch nicht mehr viel. Das stimmt. Also ich sag mal, ganz platt haben manchmal dann so 15, 20 solcher Acts irgendwie dann einfach nur noch den Sänger auf die Bühne gestellt, die fünf Backgrounds daneben und dann haben sie noch den großen Kopf des Teilnehmers an die Wand geschlagen und das war's dann. Und dann waren natürlich irgendwie die Songs alle gleich. Also ich finde auch, es ist nicht besonders zeitgemäß. Ich meine, selbst die Dänen hatten ja schon LED-beleuchteten Boden sogar. Also die sind ja sogar noch den Schritt weiter gegangen. Die hatten bisher hatten die Dänen in Kopenhagen die beste Bühne, die wir bisher hatten. Also die war von der Atmosphäre, Also bei jedem Song, außer bei dem deutschen Song vielleicht nicht so, aber bisher bei jedem Song eine richtig gute Staging. Mhm. Ich fand das richtig gut. Das, mhm. Auch diese bespielten Würfel, die in dieser Art bespielt worden sind, 3D-mäßig so da so ein bisschen, das fand ich ziemlich geil. Mhm. Und hatte so ein eigenes Flair, diese Bühne. Und das hat mir dieses Jahr ein bisschen so gefehlt. Das ist so, das war halt nur so, ja, Bühne da, ein paar Staging-Sachen draufstellen und das war's. Ja. Das hat mir so ein bisschen, diese Atmosphäre hat mir ein bisschen gefehlt. Vor allem bei der Fernsehübertragung. Also ich darf mich ja so ein bisschen da aus dem Fenster lehnen. Ich bin selber ja Mediengestalter, Bild und Ton und kenne das, wie das funktioniert, wie man da das Fernsehbild einfängt und so weiter. Und es war so ein bisschen, man hätte da bestimmt ein bisschen mehr haben können, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgegeben hätte. Ja, es ist nicht zeitgemäß, ne? Also einige Stimmen sagten dann so, das sieht ein bisschen aus wie so eine Helene Fischer-Show oder ich sag mal, selbst Helene Fischer macht ja eigentlich da schon modernere Sachen mit LEDs und so weiter. Aber es war dann, also ich glaube, der Startschuss irgendwie an die Delegationen vielleicht mal in Zukunft mehr zu tun und eben, wie du ja schon sagst, auch die Deutschen haben sich dann Gedanken gemacht. Und das war natürlich dann wirklich auch so, so eine Geschichte, wo man sagt, ja, an der einen oder anderen Stelle hat es dann wirklich gefehlt. Also, und nicht jedes Land hat dann auch die Möglichkeit, irgendwie wirklich sich das dann auch so eine LED-Geschichte. Malta hatte ja auch so einen ganz aufwendigen Korpus da irgendwie, wo dann auch das so unterschiedlich mit Bildern bespielt wurde oder so. Und so ein Ding hat auch nicht jetzt nur 1995 gekostet. Nee, also, das definitiv. Ja, so ein paar hunderttausend, also bestimmt nur 1.000 Euro hast du. Also so ein Bildschirm, also ist nicht billig. Mhm. Aber sie sind trotzdem dafür abgestraft worden. Im Finale waren sie nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das heißt, dass so Projektionen oder also generell nicht unbedingt zwingend ein Erfolg sind. Mhm. Das muss halt zum Song passen und auch die Atmosphäre unterstreichen. Ja. Und das hat es bei Malta halt eben nicht ganz so. Und zumindest den Fernsehzuschauern und den Jurys zumindest nicht. Ja. Ja, und also insgesamt fand ich aber dann wiederum ein besonderer Höhepunkt war dann wirklich auch der Jahrgang. Also die Musik war insgesamt schon sehr vielfältig. Oh ja. Letztes Jahr habe ich noch so gedacht, ja, da haben wirklich dann so die Radio-Hits irgendwie halt so überwogen. Und in diesem Jahr hat man sich da, also manche sagen ja irgendwie, dass Salvador Sobral dann doch irgendwie so einen Startschuss gegeben hat unter dem Motto, liebe Komponisten, überlegt euch mal wieder, was wirklich Musik ist und so weiter. Wobei ich möchte ihm da so diese Ehre nicht so ganz so plötzlich zuteil machen. Aber ich glaube, die Reaktion des Publikums war letztes Jahr schon eher so ein bisschen so, oh, das haben wir jetzt aber auch schon diverse Male im Radio gehört und. Das stimmt. Und ich glaube, das war so ein bisschen so ein Startschuss. Und dieses Jahr hat es dann wirklich auch mehr Spaß gemacht. Und ich habe noch mal so ein bisschen geguckt. Die Punkte in den ersten, ich glaube, müssen wir nachher noch mal gucken, in den ersten 15 Plätzen oder so, liegen doch sehr nah beieinander. Also sonst war es immer so, kriegte dann der Gewinner 600 bis 700 Punkte. Und dann der Zweite hatte dann nur schon 500 und die anderen waren nur noch so bei 200, 170 oder so. Genau. Und das ist jetzt dieses Jahr schon sehr eng bei, also gerade wir und die Österreicher, nur zwei Punkte Abstand. Ja. Also insofern, das zeigt ja auch, dass das ja schon auch sehr, sehr vielfältig geworden ist und dass sich das Favoritenfeld schon auf wesentlich mehr Songs wirklich auch verteilt hat. Und das finde ich eigentlich auch so gut, weil es gibt ja so Jahrgänge, wo man so denkt, ja, das war auch der. Da kann man es vorhersagen. Das war auch der einzig Beste. Die anderen waren alle scheiße. So. Ja, das hat man, in Malmö. Als Emily De Forest gewonnen hat, da wusste man, die Frau gewinnt. Also, weil das war irgendwie, das war der beste Song. Man wusste, das war irgendwie authentisch und sie musste einfach gewinnen. Ich hatte das damals auch mit Peter, als wir die Tonvision-Sendung gemacht haben, ja auch so ein bisschen vorhergesagt, die muss gewinnen. Also, das andere können wir uns nicht vorstellen. Und es war dann auch so. Also, das war halt sehr vorhersehbar. Das war dieses Jahr und letzten Jahren ja auch nicht. Ja. Vorhersehbar. Überhaupt nicht vorhersehbar. Da haben ja auch die Quoten von den Wetten auch so extrem geschwankt. Und dieses Jahr auch. Also das war ja vor allem bei Michael Schulte ja auch so spannend. Der war ja kurz vorm Voting-Ende, war auf einmal auf Platz 3. Mhm. auf Platz 3 der Wettquoten. Mhm. Ich so, was ist denn jetzt los? Also das war wohl, das war so extrem schwankend. Ich glaube, ich habe noch nie so schwankende Wettquoten gehabt. Und so Ende März war er noch so auf Platz 20 oder so, wo man wieder richtig. So dachte, ja super, es geht ja wieder geil los, ne? So. Richtig, richtig. Und ich glaube, diese Wettquoten kann man eigentlich total vergessen. Vergisst, man muss eigentlich diese Wettquoten total in die Tonne schmeißen, weil das sind Fans, die das voten oder dort wetten. Und das ist nicht objektiv. Es ist null objektiv. Also man kann da überhaupt, auch wenn man im letzten Platz ist, kann man halt auch gewinnen. Also ich glaube, das ist so eine Wettquoten sind halt nur so ein ganz kleiner Hauch an, ja, man könnte, es könnte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann so ist. Naja, das ist jetzt ja so, das sind ja so Wettanbieter, wo du ja auf alles irgendwie wetten kannst. Da kannst du ja auch wetten, wenn irgendein Königspaar jetzt wieder einen Prinz oder Prinzessin irgendwie geworfen hat, irgendwie, wie wird das heißen? Ne? Und da ist halt dann so, dann sind dann auch die Wettquoten, wie könnte das irgendwie sein? Und da ist es natürlich, ja, dann da wettet man auf den Sieg. Also so ganz falsch waren die ja nicht, aber ich habe da wirklich, als das dann wirklich für uns auch so gut ausging und innerhalb der Top Ten, also in der letzten Woche war es ja dann immer locker in den Top Ten oder so Platz 7, Platz 8. Ja. Ich wollte das gar nicht wahrhaben, weil ich so dachte, nee, komm, also ich kenne das so aus ganz früheren Zeiten, wo ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe, wenn dann am Samstagmorgen dann der Korrespondent irgendwie vom ESC so, ja, in den Proben ist Deutschland super angekommen und so weiter und wir sind von allen beglückwünscht worden und am Samstagabend hieß es dann wieder, ja, Deutschland ist wieder Vorletzter geworden. Genau. Und so ist es mit den Wetten da irgendwie auch, aber es hat sich ja dann schon so in diese Richtung eingependelt, wie die Wetten das nachher auch so ein bisschen auch vorausgesagt haben. Ja, also, richtig, ne? das stimmt. Also es war ja dann so im Juryfinale, dass also im Juryfinale habe ich noch so gedacht, nein, ich glaube, Zypern gewinnt. Da war eigentlich in der Halle die Euphorie größer als bei Netta. Ja. Und das sah man nachher auch dann mal so an dem letzten Tag, an dem Freitagabend, Samstagvormittag irgendwie. Da war auch mal Zypern dann irgendwie wirklich auf der Eins. So, da haben dann wohl vielleicht auch Leute die Halle besucht und sind dann vielleicht doch noch mal irgendwie ins Internet gegangen und haben mitgewettet, keine Ahnung. Und ja, aber also es ist so ein Stimmungsbarometer, aber ich würde es auch mit ganz großer Vorsicht irgendwie auch genießen. Ne? Ja, das hat man ja auch gemerkt. Ich meine, wir haben ja lange nicht so, ich glaube, ich habe fast einen Teilweise einen Herzinfarkt bekommen, als wir diese Punkte bekommen haben. Ja. Mal so 12 Punkte aus Norwegen. Ne? Das kann nicht wahr sein, das glaube ich jetzt nicht. Dass wir jetzt auf einmal 12 Punkte von irgendwo einem Land kriegen. Ich so, was? Sind wir im falschen Film? Ja. Das war schon cool irgendwie, ja. Also das war schon richtig, richtig spannend, diese Punktevergabe. Es sah ja fast so aus, würden wir gewinnen. Also als dann so fast die letzten 6, ich so, oh, was ist jetzt los? Mhm. Wir haben immer noch keine Punkte. Mhm. Also es war schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist gut gewesen, mal diese Punktevergabe, wie sie jetzt eingeführt ist, einzuführen. Also es ist schon, war mega spannend und Herzklopfenfaktor. Also das hätte man lange nicht. Ja, also das finde ich auch. Also ja, also es ist ja dann auch gut für uns ausgegangen und Michael Schulte kann dann sozusagen da auch noch ein bisschen weiter an seiner Karriere basteln und hat irgendwie auch dieses gute Ergebnis im Hintergrund. Und vor allen Dingen für kommende Generationen in Deutschland beim ESC ist es jetzt wieder vielleicht attraktiver, auch mal den einen oder anderen doch mal zu überzeugen, einen Song für den ESC zu schreiben oder vielleicht selber als Sänger anzutreten. Genau. Ne? Das wird natürlich dann auch noch ganz gut sein. Michael geht nämlich gerade in den Charts, vielen Charts in Europa gerade durch die Decke, also teilweise Platz 1, Platz 2, Platz 3, also immer Top 10 teilweise. Also das ist für ihn, glaube ich, schon ein Aufstieg, daran teilgenommen zu haben. Ich glaube, bereut es nicht, dass er daran teilgenommen hat. Also ich vor allem nicht mit dem vierten Platz. Also damit kann man sehr, sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Nachdem wir in den letzten Jahren immer Letzter oder Vorletzter geworden sind, kann man damit sehr glücklich sein. Ja, ja, aber ich sag mal, wir sind ja diesmal nicht ganz unschuldig irgendwie Vierter geworden und die letzten Jahre eben nicht ganz unschuldig auch Letzter. Also das hat natürlich an ganz vielen Menschen auch gehangen. Aber insbesondere, und ich glaube, diesen Schub hat es das ganze Ding nochmal gegeben, das war halt dann wirklich diese LED-Projektion, die man da gemacht hat, wo ja Schreiber auch jetzt im Interview am Sonntag noch sagte, dass sie wirklich bis Ende April, glaube ich, sogar noch dran gebastelt haben. Und daran zeigt sich, dass es ganz gut ist, nicht auch erst bei der Einzelprobe noch an irgendwelchen Dingen irgendwie zu drehen. Also ich erinnere mich an Eliza 2014, wo sie ja da so, hier Luftschlangen sowas rausgedüst haben. Und dann waren plötzlich alle drei in diesen Luftschlangen irgendwie da so damit überschüttet. Und dann mussten sie noch mal vom, ich glaube, Juryfinale bis zum Finale da noch mal über Nacht noch mal an irgendwas drehen. Und die haben auch noch was neu gerendert oder so. Und die mussten auch das komplette Staging hinten, die LED waren, also ja, weil, muss dann neu gerendert werden, weil es denen nicht gepasst hat. Weil die das so auf Jahrmarkt und so weiter irgendwie halt gemacht haben. Und ich glaube, dann muss man halt sehr, sehr früh auch Einfluss auch auf die Produktion nehmen, was man denn genau haben will. Und letztes Jahr bei Livina ja auch, es ging um das Leben, Perfect Life, und sie hatte einen anthrazitfarbenen Hintergrund, ne? Ja, ja, also, richtig. Wo man dann so denkt, und dann wollte die Komponistin ja auch an der einen oder anderen Stelle keine Veränderung mehr machen. Irgendwie der NDR hatte sie ja wirklich mehr als bekniet, wohl irgendwie da an einigen Stellen noch was zu machen. Und das ist halt auch irgendwie so eine Geschichte, da hat man Gott sei Dank wohl zumindest in diesem Jahr wirklich daran gelernt. Und es ist halt, heutzutage ist das halt so, das Gesamtpaket ist auch ganz wichtig. Und ohne jetzt irgendwie schon mal auf die Songs irgendwie einzugehen, aber bei Michael war es jetzt irgendwie auch so, es wäre jetzt too much gewesen, wenn sie ihm jetzt auch noch irgendwelche Pyro-Geschichten noch mal dazu gegeben hätten. Oh ja, das wäre zu viel, ja, richtig. Also ich habe zum Beispiel so einen Vergleich auch mit der belgischen Teilnehmerin, mit der Senec, die hat ja da im vorderen Teil der Bühne, also hinter dem Golden Circle, mit einem Mikrofonständer gestanden und dieses manche Leute haben Bond-Lied gesagt, ja, gut, irgendwie. Hat sie selber auch gesagt. Und, also es war ganz gut, aber es war ab da nicht mehr gut, wo sie dann praktisch diesen Punkt verlassen hat und noch mal über diese Bühne hin und her gelaufen ist, wo ich so dachte, ja. Oder die Niederlande mit diesen komischen Tänzern. Also die hab ich nicht verstanden. Man kann auch sehr schnell einen Song kaputt machen. Und bei Michael Schulte war es dann wirklich auch, die haben das mit ihm gemacht, was auch zu seinem Typ passt. Er hat dann da irgendwie gestanden, er hat dann vielleicht einmal diese Arme so ausgebreitet, wo dann dieses Psychedelische da mit diesem Schwarz-Weiß dann da irgendwie kam. Und das war halt wirklich, das war wirklich er. Und ich bin mir da sicher, da hat er auch sehr viel Einflussnahme auch genommen. Und also das war halt wirklich auf seinen Typ, auf seinen Song irgendwie halt abgesteckt. Und das muss ich sagen, bravo. Also, das war irgendwie. Man hat sich ja extra diese aufblasbare Projektion ja aus den USA machen lassen. Also, und man hat sich dann auch vier Projektoren mit mehreren Ländern geteilt. Ne? Es gab ja vier Projektoren, einmal auch für Litauen. War es Litauen? Ja. Litauen, ne? Litauen, die mit dem Kleid. Nee, das ist Estland. Estland, genau. Estland war es, die ja auch so Projektion hatte mit auf ihrem Kleid, was man ja auch schon tausendmal gesehen hat, aber egal. Damit haben sich ja die Delegation sozusagen die Kosten geteilt, um das halt stemmen zu können. Finde ich auch sinnvoll, wenn man so einen Contest macht, dass man sich halt auch daran abspricht und sagt, ach, ihr wollt auch Projektion machen, dann teilen wir uns einfach die Kosten dafür. Ist doch für alle billiger. Also warum auch nicht? Also, genau. Ja. Vielleicht kurz zu den Moderatoren. Ich habe das hier gerade aufgeschrieben. Das war also Daniela Roy, Silvia Alberto, Katharina Furtades und Philomena Cautela. Alles irgendwie Moderatoren, teilweise von RTP. Die eine, Daniela Roy, spielt bei einer amerikanischen Serie mit. Navy CIS, genau, CIS LA, genau, richtig. Die war eigentlich auch diejenige, die, glaube ich, noch am akzentfreisten irgendwie Englisch gesprochen hat. Bei den anderen habe ich so den Eindruck, ist der ESC wieder in Kiew? Das war so ein bisschen. Obwohl, sie haben es besser. Ich finde es, also vor allem die im Green Room das moderiert hat, die fand ich sehr, sehr sympathisch. Ja, das war Philomena, ne? Genau. Ja, genau. Ja, die war lustig. Die hat das sehr gut gemacht. Ja, ja. Sie hat sich da auch nicht so ganz so ernst genommen. Die hat es mit am besten gemacht. gemacht, fand ich. Ja, sie hat ja also auch im, ich glaube, zweiten Halbfinale hat sie dann ja Lorraine irgendwie dann auch noch imitiert, ne? Sie hatte dann auch so ein Tanz, schwarzes Kleid und hat dann da irgendwie Euphoria. Also das getanzt war, haben sie ja, genau, die haben alle getanzt, genau. Also ich glaube, wenn hier diese Daniela Roy und Philomena Cautela, wenn die das zu zweit gemacht hätten, hätte das, glaube ich, gereicht. Also die vier zusammen auf der Bühne, das war ein bisschen too much. Zu viel. Also es war ein Statement gegenüber letztem Jahr, wo es dann drei Männer gemacht haben irgendwie. Ich finde es ja immer besser, wenn man das so ein bisschen mischt, Männer und Frauen. Aber das war dann jetzt wirklich so ein Statement, da Frauenpower irgendwie reinzugeben und nicht wieder irgendwie noch einen Mann dazu zu stellen. Das war schon okay. Aber ich finde, ich fand auch in Wien zum Beispiel die drei, fand ich dann, ja gut, es waren ja auch vier im Grunde mit Conchita. Aber ein Mann? Ja, so Mann oder Frau, wie auch immer. Aber da waren es halt dann auch, die drei waren damals auch zu viel. Und ich finde immer, so ein Pärchen ist, glaube ich, immer, wie auch immer, Männer oder und oder Frauen, das finde ich immer, das reicht dann. Also dann kann dann einer nachher die Punkte vergeben und der andere sitzt dann im Green Room und macht dann lustige Interviews. Ja. Also, ja, obwohl das in Deutschland bei den dreien, als Anke Engelke und wie heißt sie, unsere liebe Tagesschau-Moderatorin? Judith Rakas, ne? Judith Rakas und ja, das war auch gar nicht so schlecht mit den dreien, als sie das gemacht haben. Also, von daher, das kommt immer drauf an, ne? Wie man sich das aufteilt. Also ich glaube, bis zu drei, das geht irgendwie noch. Bei vier wird es dann irgendwann schwierig. Also vier Moderatorinnen ist irgendwie schwierig, finde ich. Also drei geht irgendwie noch, das kann man irgendwie noch handhaben, aber vier ist halt echt too much. Ja, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, inwieweit die schon mal die vier miteinander gearbeitet haben. Das kommt ja dann auch noch so dazu, wenn die vielleicht das erste Mal, guck mal, in Düsseldorf war es dann so, Anke Engelke und Stefan Raab haben schon öfter mal was zusammen gemacht. Genau. Ne? So, und Judith Rakas ist ja nun auch Vollprofi irgendwie. Und und es macht auch, glaube ich, auch immer ein Unterschied, wenn ein großes Land sowas macht oder eben so ein kleines Land wie Portugal so zum ersten Mal so eine Riesenveranstaltung irgendwie halt macht. Wobei die sich ja eben halt auch aus dem Schwedenlande da ja irgendwie mit Christa Björkmann da als Produktionsleiter, aber eben auch so dieser Floormanager, der Henrik von Zweiberg, war da wieder verantwortlich. Und wie heißt der? Ola Melzig heißt der, glaube ich, der dann für diese Aufbauten davor irgendwie zuständig war. Ist ja auch der kommt da auch aus dieser Truppe sozusagen. Und der hat das dann, und da sind es natürlich, die geben das dann so in gute Hände. Mhm. Und war nicht schlecht. Man merkte so ein bisschen so eine Verbesserung zwischen dem ersten und dem zweiten Halbfinale. Finale. So, da waren sie dann schon ein bisschen geübter und hatten vielleicht nicht mehr ganz so viel Aufregung, wie wenn man dann so im Hinterkopf hat, ja, da gucken jetzt irgendwie über 100, 200 Millionen Menschen irgendwie halt zu, ne? Ja. Ja. Ja, und dann kurz zum Gastgeberland. Also ich persönlich habe das sehr genossen, weil das war das erste Mal, obwohl wir doch sehr wechselhaftes Wetter hatten, aber es war warm, man konnte im Poloshirt eigentlich fast immer rumlaufen, also es war halt wirklich mal nicht, es hat aber allerdings einmal, als ich am Montag in der Schlange gestanden habe, da hat es dann einmal ganz leicht geregnet, also man sollte es kaum glauben. Aber es war dann trotzdem tolles Wetter und Lissabon lohnt sich auf jeden Fall, dort mal hinzufahren. Es ist ein bisschen überlaufen, ist auch egal, ob es ESC ist oder so. Aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Es war ein bisschen schade zum Beispiel. Es gibt ja so, dann auch dieses Eurovision Village, das wie so eine Art Marktplatz irgendwie halt ist. Und das war dann halt abgesperrt und alles Mögliche durfte man nicht mit reinnehmen, also selbst Selfie-Stick und was sei nicht alles. Also wenn man da mal so überlegt, was man alles als Waffe benutzen kann, also man kann selbst Schuhe als Waffe irgendwie halt benutzen. Ja, richtig. Man kann jemanden kaputt hauen damit, richtig. Und Schuhe werfen. Das war halt Stahlkappe. Ja, und dann war das auch so, dann war das halt so umzäunt mit so Bauzäunen und die so mit Plakaten zugehängt. Jedes Plakat hatte dann irgendwie, ESC 2011 in Düsseldorf gewonnen hat Aserbaidschan und so weiter. Aber es war dann halt auch so, wo ich dann so dachte, da läuft ja, das ist ja praktisch da am Rande des Wassers. Da läuft eine Straße parallel entlang. Und wenn man das jetzt irgendwie schützen will, irgendwie vor Terroranschlägen oder so, dann müsste man da eigentlich auch Betonpoller irgendwie hinstellen, damit da nicht irgendwie auch ein mehrtonniger LKW irgendwie halt reinfährt. Und das hat man dann wiederum nicht gemacht, wo ich dann immer so denke, ja, und was soll dann dieses ganze Security-Getue, wenn ihr dann nicht irgendwie das Ding auch ein bisschen zu Ende denkt? Also das, da habe ich so gedacht, ja. Und das ist natürlich irgendwie dann, ja, also gut, sie haben jetzt seit über 50 Jahren versucht, das Ding irgendwie zu gewinnen. Jetzt hatten sie mal die Möglichkeit. Und wenn man das natürlich noch nie gemacht hat, dann ist es natürlich auch, aber nichtsdestotrotz, ich habe auch viel von der Stadt auch gesehen. Ich habe dann immer so meistens so die halben Tage dann am Vormittag immer so ein bisschen genutzt, um auch Sightseeing zu machen. Aber fahrt da auf jeden Fall mal hin, es lohnt sich. Also das ist wirklich eine Reise wert. Also, und viel abgegriffen wahrscheinlich. Viel abgegriffen? Rucksack. Ja, also so diese tollen Jute-Säcke, die sie da jedem Pressevertreter in die Hand gedrückt haben. Ja, das war, ja, der ist gar nicht mal so schlecht. Da waren dann irgendwie noch so, da hatte ich so ein bisschen Angst darum, weil ich bin sowieso schon mit sehr schwerem Gepäck irgendwie da hingefahren. Und da kriegte man dann so ein paar CDs, unter anderem von dieser Marisa, die dann auch den Intervall-Eck dann irgendwie da bestritten hat. Aha. Und dann gab es noch so eine ganz große Powerbank irgendwie, kriegte man da. Und so eine Lissabon-Card, wo man dann eben halt vergünstigt irgendwie so in die Museen rein konnte und so weiter irgendwie. Also ja, sie tun dann schon irgendwie halt was. Was ich nicht getan habe, war ja nun als Pressevertreter akkreditiert und da konnte man sich dann ein sogenanntes Pigeonhole dann irgendwie halt reservieren, also so ein Fach, wo du dann allerlei Infos von den einzelnen Delegationen irgendwie reingesetzt bekommst. Das habe ich dann nicht gemacht, weil dann hätte ich, glaube ich, noch einen weiteren Koffer irgendwie kaufen müssen, um das ganze Ding dann irgendwie aufzufüllen. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Sammler. Also ich sammle das Programmheft, die DVD und ich kaufe mir immer das offizielle Plakat und hänge mir das dann irgendwie hier schön eingerahmt irgendwie bei mir hier an die Treppe sozusagen. Da ist jetzt noch ein Platz frei. Ab nächstem Jahr muss ich mir dann irgendwo einen anderen Platz hier überlegen, wo ich es noch irgendwie aufhänge. Also wahrscheinlich, wenn meine Wohnung irgendwann voll ist, dann geht die Welt unter. Dann ist es vielleicht irgendwie, dann geht es so nicht mehr. Und vielleicht mehr mache ich da eigentlich nicht. Vielleicht also, musst du auch mal anbauen. Ja, genau. Ich kaufe dann noch die Wohnung gegenüber oder so, dann also, mache ich so eine ESC-Wohnung. Was ich immer mache, ist mir die CDs zu kaufen. Also ich sammle die CDs. Mhm. Das mache ich noch, obwohl man die eigentlich auch gut digital bekommt. Aber ich sammle trotzdem noch die CDs, um das halt noch irgendwie noch physisch zu haben. In der Regel kaufe ich mir auch das T-Shirt. Mhm. Also ich versuche immer das T-Shirt zu bekommen. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht habe ich ja noch Glück, noch eins zu bekommen. Manchmal werden die noch runtergesetzt, wenn man das jetzt irgendwie nach eine Woche oder zwei Wochen dann noch kauft, dann gibt es halt ein bisschen Rabatt. Das ist auch mal ganz nett, das T-Shirt einfach zu haben. Und dann kommt das irgendwie bei mir in den Schrank. Und ab und zu trage ich es auch mal so, aber so generell auf Arbeit oder sowas trage ich das nicht. Weil ich dann irgendwie so ein komisches Statement manchmal damit setze. Aber ansonsten ist das was ich mir gerne mal so hole. Ja. Aber es gibt ja wirklich Leute, die das wirklich ganz exzessiv dann irgendwie auch sammeln und so. Es ist auch in Ordnung, aber ich bin nicht so ein Sammlertyp. Also ich habe so eine Schublade, da sind jetzt irgendwie auch von unserem Fanclub vom ECG kommt ja immer zweimal im Jahr so eine Mitgliederzeitschrift. Einmal ist sie in DIN A4 und einmal ist sie in DIN A5. Und die hebe ich mir natürlich auch irgendwie gerne auf, weil die da auch irgendwie immer ganz ausführliche Porträts nochmal haben von den Künstlern. Und ich lese hier gerade, jetzt haben sich hier auch schon einige Leute in den Chat eingeklinkt. Die haben sich eingecheckt in den Chat. Genau. So kann man es auch sagen. Und Quatschel schreibt noch, dass sie hatten auch Scharfschützen auf dem Dach. Ja, das stimmt. Also es sind natürlich auch verdeckte Sicherheitsmaßnahmen irgendwie halt auch, die man natürlich nicht als Besucher irgendwie so merkt. Und die werden schon irgendwie auch dafür sorgen, dass das auch alles irgendwie halt sicher bleibt. Aber so an einigen Stellen habe ich so gedacht, ja, warum lasst ihr das an dem einen Tag zu und an dem anderen Tag nicht? Also das war irgendwie, und ich hatte noch so eine Rolle Pringles noch mit ins Pressezentrum mitnehmen wollen und da haben sie mich nicht mit reingelassen. Naja, dann habe ich es dann weggeschmissen irgendwie und dann komme ich ins Pressezentrum und da sitzen dann ganz viele Leute an ihren Tischen und haben dann irgendwie auch Süßigkeiten oder haben sich da irgendwie so eine 5-Minuten-Terrine da irgendwie warm gemacht oder so, wo ich auch so dachte, wieso habt ihr die denn jetzt dann reingelassen? Also das war so ein bisschen, das war manchmal ein bisschen willkürlich. Also das ist halt schon. Ja, sie machen ja manchmal aus Sicherheitsgründen den Einlass auch jeden Tag ein bisschen anders, sicherlich auch aus Sicherheitsgründen, damit man sich da nicht vielleicht so das einmal so den einen Tag beobachtet und dann irgendwelche fiesen Gestalten sich da irgendwie Zutritt verschaffen. Das ist sicherlich richtig, aber so, ja, manchmal habe ich dann auch so gedacht, ja, ey, komm Leute, also das, ja, aber ja, wie gesagt, das das Gastgeberland jeweils hat sich sehr viel Mühe gegeben und das Wetter war natürlich irgendwie halt auch ja, das stimmt. Super. Das glaube ich, hat man ja auch gesehen, ja? Ja. Bei den ganzen Streams. Ja, ihr hattet, glaube ich, sogar teilweise besseres Wetter in Deutschland als oh ja, wir hatten teilweise Lissabon, richtig warm hier, ja. Mhm. Es war richtig, richtig warm. Teilweise 28, 29 Grad, also es war sehr warm hier. Also auch während des ESC-Guckens war es warm. Also es ist das hatte schon so Zeiten, wo ich dachte, ey, warum haben wir besseres Wetter als du? Mhm. Als du nach Portugal gefahren bist, aber es war richtig warm in das Wochenende. Ja. Also, es war ja auch das lange Wochenende, wo viele auch Urlaub gemacht haben, war ja Himmelfahrt auch beim zweiten Halbfinale. Mhm. Also, es war hier schon sehr, sehr warm. Mhm. Ja. Ja, und da hatten wir hatten nämlich am Mittwoch nämlich, da hatten wir nämlich auch irgendwie den ganzen Tag, also ich würde mal sagen, bestimmt nur so 12 Grad oder so. Also es war ziemlich und bedeckt und richtig, richtig doofes Wetter. Aber in der Halle ist man ja warm und trocken. Also das ist ja dann auch so. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal so in die, in Medias Res, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also die Netta hat ja, wie gesagt, für Israel gewonnen. Genau. Mit ihrem Song Toy. Das ist ja eigentlich so eine Künstlerin, die mit so einem Loop-Apparat ja irgendwie. Das durfte halt so sie ja nicht. Und das durfte sie leider nicht. Genau. Ja, wie hast du den Auftritt irgendwie gefunden? Also, jetzt, wo sie es da so ein bisschen abgeschwächt haben. Ich fand's, also für mich war es nicht die Gewinnerin, aber gut. Ich glaube, ich fand's ganz gut, was sie so gemacht haben, dass man auch versucht hat, das so ein bisschen darzustellen mit diesen komischen LED-Tablets, die sie da hingestellt haben. Das waren ja eigentlich auch, also das nennt man MIDI, das war so ein MIDI-Gerät, wo man halt auch so Töne eigentlich mit abspielen kann, aber sie haben einfach nur das so beleuchten lassen, was ja geht. Das war nett, aber es war halt nicht so ganz, was ich mir unter einem Loop-Gerät vorstellen konnte. Das Loop-Gerät ist leider verboten gewesen, weil Live-Instrumente sind halt nicht erlaubt, laut den Regeln. Und deswegen musste man sich halt da irgendwie mit diesen LED-Dingern auf dem Tisch behelfen. Und ich glaube, sie haben diese Loop-Geschichte dann mit den Background-Sängerinnen live gemacht, ne? Es war halt, ja, es war gut gemacht. Ich finde auch, dass sie verdient gewonnen hat, aber für mich war es der Song noch nicht so ganz, wo ich sage, ja, also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Oder einen anderen Song einfach, weil der so ein bisschen mehr herausgestochen hat. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Zypern doch vielleicht hätte gewinnen können, weil es ja auch sehr, sehr knapp war. Aber es war okay. Also ist okay, der Gewinner ist okay für mich. Also ich kann damit leben. Weil sie ja heute lange als Favoritin gehandelt worden ist, deswegen ist es auch okay. Ja, letztlich hat sie dann wirklich auch das Rennen gemacht, wo wir ja zwischendurch auch gesagt haben, na, ob der Hype sich da irgendwie halten lässt, ist natürlich dann auch so eine Frage. Und nach ein bisschen Straucheln hat sie dann irgendwie wieder zurückgefunden. Also ein bisschen, ich weiß, das war jetzt, das kann ich jetzt im Moment gar nicht gesichert sagen. Sie soll ja angeblich auf dem sogenannten blauen Teppich ja sogar im Interview gesagt haben, ja, sie wird ja eh gewinnen. Das war ein bisschen unsympathisch, also wenn das so war. Und dann hat sie am, ich weiß gar nicht, ob das dann nach dem Juryfinale war. Doch, ich glaube, nach dem Juryfinale am Freitag, da hat sie dann auch so einen Imagefilm getwittert, Jerusalem 2019, wo ich so dachte, oh, halt mal den Ball ein bisschen flach, ne? Also das fand ich so ein bisschen das fand ich so ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. aber alles in allem ist es, ja, es ist, ist ja ein Song mit Aussage, geht ja um die MeToo-Debatte und, genau. Und so, ich bin nicht dein Spielzeug und so weiter. Und dieses, so, ja, die Art und Weise mit diesem Gegacker, wie manche Frauen dann eben halt dann darauf reagieren und so. Das ist, ist in meinen Augen, ist auch in Ordnung, ist ja eigentlich auch so ein typischer ESC-Song, der so ein bisschen, bisschen mit Augenzwinkern ist und also insofern ist das halt, glaube ich, auch alles in allem irgendwie auch okay. Ja, und jetzt geht's natürlich dann nach ja, Jerusalem, sagt man ja jetzt eigentlich, weil Tel Aviv hat ja irgendwie schon abgesagt, ne? Das ist ja dann. Ja, wir schauen mal, ob das wirklich so passiert. Ja. Es gibt ja jetzt leider Länder, die so, vor allem die nordischen Länder, die jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, das Petition zu erstellen, wo man dann sagt, nee, wir nehmen nicht im Israel am ESC teil, wenn man die politische Lage nicht so gut findet, die dort gerade abgeht. Mhm. Also, das ist gerade ein bisschen sehr, sehr heiß diskutiert. Wir werden sehen, also wir hatten ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch darüber geredet, dass wohl ja auch der israelische Sender wohl vom Geld her auch nicht so gut aufgestellt ist und das alles nicht so ganz einfach werden wird, diesen Contest dort dann stattfinden zu lassen. Also ich habe jetzt bei Eurofire das gelesen. Ja. Und da hat sich Jan-Ola Sand wohl irgendwie, also der oberste ESC, Executive Supervisor vom ESC, ja. Also der Oberchef, der hat sich dazu geäußert, ja, das wird ein bisschen schwierig, weil es diesen Sender ja jetzt auch irgendwie seit knapp einem Jahr irgendwie halt gibt und ob die finanzielle Ausstattung wirklich so gut ist. Ich denke aber mal, dass der israelische Staat da vielleicht auch noch mehr in die Bresche springen wird, weil Netanyahu hat ja wohl irgendwie auch schon gleich, ich glaube, am Sonntagmorgen getwittert, dass es dann wohl auch in Jerusalem stattfindet, was so ein bisschen einzahlt in diese Geschichte. Trump verschiebt die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Das schwingt und so ein bisschen gerade mit, ja. Und das ist das wird so politisch dann im Moment gerade auch so ein bisschen ausgenutzt. Genau. Und und dann hat er sich aber auch dann wieder ganz salomonisch dann auch geäußert und gesagt, ja, er hat damals irgendwie, er war wohl damals wohl der Leiter der norwegischen Delegation zu dem Zeitpunkt, als das mal in Jerusalem vor 20 Jahren stattfand. Und da war das wohl ein ganz hervorragender ESC, der aber damals ja auch noch nicht so aufwendig war, wie es heute war. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt im Moment nicht im Kopf. Also höchstens gab es, glaube ich, ein Halbfinale. Und das hat man Es gab keines. Vor 20 Jahren? Ja, irgendwann gab es ja mal so eine Zeit, wo es, glaube ich, immer nur ein Halbfinale gab. Ich glaube, es war 2002 oder so, oder 2003 hat man das auch erst eingeführt. Ja, siehst du, dann war es auch wirklich nur das Finale. Es war nur das Finale. Mhm, genau, also dann war die Veranstaltung auch noch ein bisschen kleiner. Und sind wir damals Zweiter geworden, ne, mit Reise nach Jerusalem, mit Surprise. Ja. Also auch da können wir vielleicht mal gucken, ob wir da vielleicht auch besser abschneiden, wenn wir so ein gutes Rom schon in Jerusalem, haben. Ja. Also, und da, ich befürchte leider trotzdem auch so ein bisschen so hin und her, wie damals in der Ukraine, was heißt damals, so im letzten Jahr, dass das dann so, also ich hörte da so am Rande, auch in Lissabon, es stand wohl schon wirklich sehr auf der Kippe, dass es wohl auch selbst noch im Februar gehießen hätte irgendwie, nee, der ESC kann gar nicht in der Ukraine irgendwie stattfinden und so. Also das haben die dann wohl auch so mit Ach und Krach und wahrscheinlich mit sehr viel Unterstützung durch die EBU im Hintergrund wirklich dann auch über die Bühne gebracht. Und und insofern wird das, glaube ich, nicht so ein Durchgänger. Also ich glaube so, die Portugiesen haben das ja auch sehr gut irgendwie über die Bühne gebracht. Und und wenn sie sich da vielleicht auch wieder Hilfe irgendwie halt holen, dann ist das natürlich, also zumindest so im technischen Bereich vielleicht irgendwie, dann ist das ja, glaube ich, auch dann in Ordnung. Also man muss das jetzt mal sehen. Ich halte es mir noch sehr offen, ob ich da hinfahre. Ich habe natürlich auch schon mal so geguckt, wie so die Hotel- und Flugsituation irgendwie halt ist. Das ist eigentlich wie in jedem anderen Land auch. Also das wird natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle sehr schnell dann auch in die Höhe treiben. Aber ich werde mich da diesmal dann auch nicht so ganz so verrückt machen lassen und werde dann mal gucken. Man kann ja auch sonst so bei Airbnb oder wie auch immer da irgendwie auch so privat sich da irgendwie was gucken oder Oder vielleicht mal als Ruf nach draußen, vielleicht fahren ja auch die ESC-Schnackers vielleicht mal zum ESC und man kann sich dann vielleicht mal so eine Podcaster-WG vielleicht dann auch gründen und kann da vielleicht irgendwie dann mal zu viert oder so da runterfahren und kann sich da so ein bisschen die Wohnkosten ein bisschen aufteilen. Das wäre natürlich dann vielleicht auch nochmal so eine Idee, ne? Ich muss hier übrigens nochmal korrigieren, das war Platz 3. Das Deutschland in Jerusalem. Aber trotzdem noch Top 5, ne? Top 5, ja. Platz 2 war sogar Island. Also das muss man auch mal erstmal hinkriegen. Die Isländer hatte man lange nicht. Ach, das war hier Is It True, ne? Nee. All Out of Luck hieß der Song. Ah, okay. Von Selma Björnsdóttir. Mhm. Kenne ich auch gar nicht. Ich glaube, den habe ich überhaupt nicht im Kopf, den Song gerade. Aber egal. Da hatten sie auch mal einen zweiten Platz gemacht. Schön. Die könnten mir gerne mal wieder einen vernünftigen Song bringen, aber dieses Jahr hatten sie ja mit dem lieben Ari nicht so eine gute Platzierung. Die sind ja gar nicht ans Finale erst gekommen, also zu Recht auch, muss ich leider mal sagen. Zu Recht auch. Ja. Genau, wen haben wir denn noch so? Wir sollten unbedingt über Schweden reden. Ja, dann würde ich mal sagen, dann steigen wir doch jetzt mal ein und gehen mal so ein bisschen vielleicht erst die Halbfinals so mal durch, was da so auffällt. Zweite Halbfinale und dann widmen wir uns mal dem Finale. Irgendwie da mal so durch. Ja, das erste Finale, ich habe es ja an verschiedenen Stellen auch bei dir in der Tonvision als Todesgruppe bezeichnet. Ja, aber das war es definitiv. Also, ja, das war irgendwie wirklich. Hm? Gut, dass Island nicht weitergekommen ist, war irgendwie sehr klar. Dass auch Mazedonien nicht weiterkommt, war mir irgendwie auch klar, weil das irgendwie dieser Gemisch-Song aus mehreren Songs in einem. Ja, das war Lost and Found, ne? Und die haben dann so Dance, Reggae, was hatten sie noch? Irgendwie, also dann so normalen Pops-Style irgendwie. Und dann hat sie ja selber auch noch so eine Art Trickkleid oder Trickoberteil irgendwie. Und dann hatte sie irgendwie plötzlich so ein Strickbustier irgendwie, wo man ihr dann eigentlich auch gar nicht mehr ins Gesicht gucken konnte. Also, wo man dann auch sagte, schönen Gruß an Barbara Dex. Wahrscheinlich. Also, obwohl es auch der Weißrusse Barbara Dex gewinnen könnte mit seinen komischen Rosen auf dem Rücken, das so aus wie teilweise, als ob er eine große Verletzung gehabt hätte. Ja. Also es war nicht besonders schön. Also für mich war ja auch so Mazedonien so ein bisschen das Fundbüro der Songs. Also Lost and Found ist ja im Amerikanischen auch das Fundbüro. Von daher ist es nicht so. Du wirst lachen. Da war im Pressezentrum war dann irgendwie auch so eine kleine Bar. Da konntest du wohl so deine Tasche irgendwie da lassen oder so. Ja. Da stand da auch Lost and Found. Also. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Das war immer meine Assoziation zu diesem Song. Deswegen, Quatsche schreibt übrigens gerade, ich traue aus dem ersten Halbfinale eigentlich nur der Schweiz nach. Das stimmt, das würde ich auch sagen, weil sie haben sehr, sehr gut gesungen, weil das war mega gut gemacht, fand ich. Ich fand es ein bisschen schade, dass die Schweiz rausgeflogen ist. Mhm. Für Aserbaidschan war es irgendwie klar, weil das war nicht gut, diese Inszenierung auf diesen komischen Hügeln. Also bei der Schweiz war es halt so, das war noch ausbaufähig, aber das war halt so seit langem mal irgendwie mal wieder ein guter Schweizer Beitrag. Sie haben es natürlich ein bisschen noch verstärkt, indem sie eben halt viel auf Reisen gegangen ist, über die Brücken rüber. Also es waren links und rechts waren ja auf der Bühne so Brücken irgendwie, wo man drüber laufen konnte. Sie hat dann noch selber so ein Feuerwerk in die Hand genommen und am Ende stand sie dann auf seiner Trommel oben drauf und hat dann irgendwie noch mal Hai Bum gemacht. Aber es war irgendwie okay. Also insofern habe ich so gedacht, das ist schon, also auch im Lichte dessen, was die Schweiz in den letzten Jahren so irgendwie gebracht hat, irgendwie war das schon gut. Wir müssen vielleicht noch mal eben ganz kurz für die Zuschauer, Zuhörer, die uns da jetzt eben gerade das erste Mal hören, Barbara Dex-Preis ist ja, wird von einem belgischen Fanclub irgendwie ausgerichtet. Und da kann jeder sozusagen im Internet, ich glaube, das Voting ist auch schon losgegangen, für das schlechteste Outfit beim diesjährigen ESC abstimmen. Da hat dann unter anderem schon mal Gildo Horn oder Verka Serdrutschka aus der Ukraine in Anführungsstrichen schon mal gewonnen. Da sind auch einige Sachen dabei, wo ich im Nachhinein auch sagen würde, naja gut, so schlecht finde ich das jetzt irgendwie auch nicht. Aber da sind schon ganz schlimme Sachen. Und Barbara Dex war mal die belgische Teilnehmerin von 1993, die so ein ganz giftgrünes Kleid anhatte. Und das hat wohl solche Wellen geschlagen, dass man ihr sozusagen diesen Preis gewidmet hat. Und das macht man, glaube ich, seit 1997, meine ich irgendwie. Genau, ne? Genau. Also, weil es wollte ich noch mal erzählen, weil mir ist das auch, mich hatte da auch ein Journalist drauf angesprochen, der da auch schon viele Jahre wohl irgendwie auch immer da ist. Der kannte den Barbara-Dex-Preis nicht, deswegen muss man das vielleicht auch immer mal, immer mal so sagen. Ja, und Aserbaidschan war halt dann diese Geschichte mit diesen Eisschollen. Ne? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Was hat der Mond damit zu tun? Luna Moon Me Up, ne? Hieß es, glaube ich. Also, ich habe das nicht verstanden. Ich habe dieses ganze Ding einfach nicht verstanden. Deswegen ist es auch zu Recht nicht ins Finale gekommen. Also, wenn man es nicht versteht, dann soll man es auch lassen. Also, ich glaube, es ist ja leider das erste Mal gewesen, dass Aserbaidschan und auch Armenien nicht ins Finale gekommen sind. Yeah. Armenien hatte genauso einen schrecklichen Song. Der Kamin des aus Armenien, ja, der singende Kamin. Also, tut mir leid, es war einfach nicht das, was ich mir aus Armenien oder Aserbaidschan vorstelle. Ja, ich schrieb irgendwie das irgendwie bei Twitter mit diesem Kamin und dann schrieb dann Christoph vom ESC-Schnack zurück, na toll, jetzt höre ich es nur noch so irgendwie. Ich hatte es ja auch schon beim ESC-Songcheck vom NDR auch schon dort gesagt, da wurde es ja auch noch vorgelesen, ja, die Hörner haben es auch rausgehört. Ja, da gab es dann noch einen, wo es dann hieß, die Uhr ist kaputt, ne? Wer war das denn noch irgendwie? War das nicht Weißrussland? Montenegro war es. Ah ja, genau. Montenegro war es. Richtig. Also Balkanland war schon richtig. Also und von die daher Uhr ist kaputt. Das haben die Kollegen da von eurovision.de haben ja da so ein paar Songs irgendwie gehabt, so Verhörer sozusagen. Und die haben ihn auch darauf angesprochen beim Blue Carpet. Und ich glaube, der hat das nicht ganz verstanden, was er ihm wollte. Na klar, wenn er kein Deutsch kann, ne? Naja, aber eben, also Eisel ist halt Elfte geworden, also mit, 94 Punkte. 94 Punkte, genau, ja. Irgendwie Abstand, aber eben nicht drin. Ja, ich glaube, bei der Eisel war es halt so, das, was ich ja auch schon des Öfteren mal gesagt habe, das ist eben halt auch so eine Jazzmusikerin eigentlich. Und man hat sie nicht das machen lassen, was sie eigentlich auch gut kann, wo sie herkommt. Und hat dann sich eher auf so einen Radio-Pop-Song, das war schon so auch international orientiert, aber eben halt so mit Lyrics und so weiter, die halt dann irgendwie so aus der Mottenkiste des Songwriting irgendwie halt dann irgendwie gezogen wurde. Und ja, und dann haben sie vielleicht selber gemerkt, dass es irgendwie nicht ausreicht. Und dann haben sie dann irgendwie dieses mit diesen schiefen Eisschollen da gemacht. Und da ist sie ja zuerst alleine auf der Bühne, dann kommen so ein paar Tänzer dazu und das ist halt alles irgendwie, ja, fade. Und das sie hat ja dieses erste Semifinale ja oder überhaupt den ESC damit auch eröffnet. Und ich weiß gar nicht, dann kam Island als zweites und ich glaube, als drittes war dann irgendwie, wer kam denn dann? Die drei war dann Albanien und der Albaner hat dann eben halt dann auch die beiden vorhergehenden eben halt weggeschrien, ne? Also das war dann irgendwie, ja, also. Ja, und leid tat's mir auch um Belgien. Oh ja, aber die ist aber auch sehr viel rumgegangen, also genauso wie Zips. Aus der Schweiz, es war irgendwie so ein Walk, das war diesmal der ESC-Walk, weil sie überall rumgelaufen sind. Mhm. Also ich glaube, so viel rumlaufen hatten wir lange nicht. Der Song war gut eigentlich. Schade. Sie hat es auch, glaube ich, im Halbfinale auch besser gesungen als in den Proben, als ich das gesehen habe. Also so schlecht war das nicht. Also schade darum. Ich hätte mir aber auch ein bisschen einen anderen Song von ihr gewünscht. Irgendwie. Ich habe mir mal andere Sachen angehört. Da gibt es viel bessere Sachen. Ja, also ich hatte sie ja schon als meine Favoritin, als eine der Favoriten auf dem Zettel. Und dann habe ich sie ja in Amsterdam bei Eurovision in Konzert ja irgendwie auch erlebt. Und da habe ich ja, das hatte ich auch euch letztes Mal schon im Podcast auch hier gesagt, das wird wohl nichts, das ist keine Live-Künstlerin und da muss sie wohl noch mal so ein bisschen auch an dem Auftritt und Gesang und so weiter ein bisschen geschnitzt haben. Und du sagtest das ja eben gerade auch. Sie hat ja in diesem äußeren Bogen gestanden mit dem Mikrofonständer und das wäre eigentlich okay gewesen. Im Hintergrund waren dann halt die Fans, die da standen. Und dann hat sie aber so ab Minute zwei dann noch mal so den Fehler in meinen Augen gemacht und ist dann noch mal losgelaufen. Und das passt, finde ich, zu dem Song irgendwie nicht. könnt ihr euch vielleicht noch mal dran erinnern an Anouk 2013 mit Birds. Die hat halt die ganze Zeit auf diesem Einzelsockel da gestanden. Und hat gepasst. Und ist nicht irgendwie losgelaufen irgendwie. Genau. Und das ist halt so. Und bei der Schweiz war es halt so, ja, da ging es ja auch um Aktionen und so weiter irgendwie. Und das ist auch in Ordnung, dass man sie da auch auf die Reise schickt und sie da loslaufen lässt und so. Das war dann wieder so ein bisschen too much. Das war, ja. Aber gesanglich hat sie wirklich auch nachgelegt über das, was genau, man dann so genau vorher mal so von ihr gehört hat. Also ja, schade eigentlich. War 12. Platz im Halbfinale. Ja, und wir kommen nochmal ganz kurz zu Kroatien. Der Song hieß ja Crazy von Franka und der war nicht crazy. Der war nicht lustig, der war nicht, das war irgendwie eine Schlaftablette. Also. Ja, sie hatte ja im Video da so ein bisschen so zombieartig da irgendwelche Tänzer mit in dem Clip und auf der Bühne hat sie ja, da stand sie alleine. Genau. Und dann war es, ja, die kroatischen Beiträge sind halt leider auch immer so lahm und so mit gezogener Handbremse. Also man kann sich da selten dran erinnern. Also genau. Das, ich habe vorhin gerade in so einem Forum wurde man nochmal gefragt, an welchen Song könnt ihr euch am wenigsten erinnern? Und das ist Kroatien. Da müsste ich jetzt wieder in meine Playlist und die ersten 3 Sekunden, dann würde ich wieder, ach ja, genau, das war es so. Also es gibt so manchmal so 1, 2 so Songs, die kann ich selbst nach einem 30 Mal hören, gehen die nicht in mein Ohr. Das ist halt leider so. Also ja, und bei, weiß nicht, Weißrussland, da war es ein bisschen zu viel Requisite, würde ich mal sagen, ne? So, da wurde eine Rose von so einem Kameramann rumgereicht an die Tänzerin. Ja, das war so 90er, fand ich. Ja, also es war so ein bisschen too much irgendwie. Also, weiß ich auch nicht. Und der Armenier, der war, glaube ich, nett, aber der war halt so farblos, ne? Also. Ja. Ja, stimmt. Was auch schade war, war Griechenland, wo man nicht genau wusste, warum hat sie jetzt diese blaue Hand. Es hieß ja dann nach den 3 Einzelproben. Das ist so ein Mythos oder aus. Ja, das heißt, es hieß ja nach den 3 Einzelproben, Griechenland hätte noch mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch mal eine Einzelprobe beantragt. Das wurde, glaube ich, auch gemacht. Und ich habe nur festgestellt, die Hand war dann nicht mehr so blau. Aber mehr war dann. Und das Ding hat dann wirklich auch dazu eingeladen, da auch Trommler auf der Bühne zu haben oder wie auch immer. Also. Das wäre jetzt wirklich auch, aber gehen wir doch mal in die Top 10 irgendwie mal, wer da jetzt weitergekommen war. Obwohl, also, das können wir doch auch im Finale machen. Ich meine, da müssen wir. Achso, gut, dann machen wir jetzt erstmal die ausgeschieden sind und gehen dann nachher ins Finale, hast recht. Genau. Dann machen wir das so. Dann gehen wir mal ins zweite Halbfinale, würde ich sagen. Ja. Russland das erste Mal nicht ins Finale gekommen ist in den ganzen Jahren. Zu Recht. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schrecklichen, gesungenen Auftritt gesehen. Man hat die gute Dame, die Julia Samilova, verpackt in einen Berg, der projiziert war. Es war so unauthentisch und man hat die Frau richtig, richtig leid getan, als sie damit aufgetreten ist. Also sie ist zu Recht nicht ins Finale gekommen. Auch wenn sie eine Behinderung hat, muss man halt auch abliefern. Wenn man das nicht kann und nicht so gut kann, muss man halt auch mit den Konsequenzen leben, dass man da halt nicht ins Finale kommt. Ja, also, es war dann auch so bitter. Da war ja dieser Berg und der wurde dann reingerollt und dann saß sie da schon oben drin und dann hat irgendwie so ein Bühnenmensch, stand dann hinter ihr, hat sie so festgehalten, damit sie wohl nicht nach hinten irgendwie wieder rausfällt, so irgendwie. Und Irving hat mir das erzählt, also es gibt wohl in Russland irgendwie halt gute Fördermaßnahmen für behinderte Künstler. Er sagt aber, dass eben halt in Russland so Inklusion eher so abläuft, dass man die Behinderung gerne dann verdeckt. Und das macht dann mit diesem Berg natürlich auch wieder so Sinn, dass man irgendwie so versucht hat, ihren Rollstuhl zu verbergen, was ja völliger Blödsinn ist. Ja, natürlich. So wie man es dann letztes Jahr in diesem Video gesehen hat, wo sie dann eben mit ihrem Rollstuhl auf der Bühne da saß. Das war viel echter. Und der Song war auch letztes Jahr nicht so besonders doll. Aber es ist natürlich auch so, wenn du halt so körperlich beeinträchtigt bist und dann vor allen Dingen auch noch dann so komisch sitzt irgendwie halt, ja, wie willst du dann irgendwie stimmlich dann auch so Volumen irgendwie halt dann auch ausbreiten? Und ja, es war dann auch wirklich schwer, warum man dafür anrufen sollte, weil warum sollte man Mitleid haben? Man hat Mitleid natürlich mit ihrem Lebensschicksal irgendwie, ist ja irgendwie, glaube ich, durch so eine Fehlimpfung irgendwie halt so behindert geworden. Mhm. Ich glaube aber auch erst so mit 12, 13, glaube ich sogar. Und das ist halt schade irgendwie, aber das war dann einfach auch nicht gut gemacht. Sie hatte dann noch so ein paar ganz gute Tänzer, die müssen wohl da auch, wird ja auch eher dann immer so die Creme de la Creme dann auch mitgeschickt und die haben das irgendwie auch ganz, ganz ordentlich gemacht. Aber es war irgendwie ganz seltsam. Also zu Recht, ne? Also man hat jetzt so ein bisschen vermutet, dass dadurch Russland zurück. Aber so wie ich es jetzt mal so überall gelesen habe, ist es wohl nicht so. Und man überlegt wohl jetzt schon auch wieder, nächstes Jahr wieder dran teilzunehmen, weil auch für Russland ist es natürlich ein Renommee irgendwie, sich an dem Eurovision Song Contest irgendwie halt da auch zu beteiligen. Ne? Naja, klar ist es das. Also die wären schön doof, wenn die es nicht machen würden. Mhm. Ne? Also vor allem, es gibt ja wohl auch, wird ja gerade wie ein Künstler gehandelt. Mal gucken, ob der das wieder wird. Der hat ja schon mal teilgenommen für Russland. Ob er das wirklich wird, werden wir sehen. Genau. Schauen wir mal, ne? Wollen wir weitermachen mit, wir machen, also ich war bei den ganzen, mit dem nächsten Grauen ist für mich San Marino. Ja, unbedingt. Das ist, ich glaube, mit einer der schlechtesten, mit Russland der schlechteste Beitrag im ganzen Contest. Ja. Also so schief gesungen, es hat sich im Fernsehen extrem schief angehört. Es war so schief, ich weiß nicht, wie das bei dir im Pressezentrum war. Ich habe es beides. Ich habe im Pressezentrum und auch in der Halle dann irgendwie auch gesehen. Ja. Da stand ich ja sogar direkt vorne am Kameragraben. Ja. Und ich habe nur so, als ich dann in der Halle stand, ich habe so gedacht, dieses Lied funktioniert auf so ganz vielen Ebenen nicht. Ne? Also ihr habt 80er-Jahre-Moves, lass doch einfach die Roboter auftreten und Mädels geht wieder weg irgendwie. Also es war wirklich, da ist ja damals der Rapper ist ja wohl irgendwie bei Jessica dann irgendwie abgesprungen. Genau. Und ich glaube, der hat den Braten gerochen und wollte damit nicht in Verbindung gebracht werden. Warum Jennifer Brenning das macht, die ja eigentlich selber auch eher Sängerin ist, irgendwie, die ist ja da irgendwie bei DSDS, aber dann auch wohl schon früh irgendwie ausgeschieden irgendwie, ist also auch eine Deutsche. Jessica ist ja eine Maltesin. Da war das irgendwie, also es war wirklich, ja, das war wirklich so, wie man so 2000er-Beiträge kennt oder aus den 90er-Jahren. Also da war wirklich, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so sage oder schreibe, aber lieber Herr Ralf Siegel, kommen Sie wieder und retten Sie San Marino. Also das kann der allemal. Also ganz ehrlich, da ist wirklich, das ist wirklich so schlecht gewesen. Dieser kann man ja gleich mal nochmal so einen Rückblick machen. Wir waren ja sehr gespannt eigentlich auf den Vorentscheid von San Marino, weil der ja sehr gut irgendwie halt angelaufen war. Ne? Wir hatten ja, ich habe bei diesem Vorentscheid diese erste Vorrunde gesehen, die zweite nicht mehr, weil das mir dann irgendwie zu doof war. Aber die hatten eigentlich sehr, sehr gute Sänger und sehr, sehr gute Auswahl. Auch Basti, der Deutscher ist, der sehr, sehr gut singen konnte, aber einfach einen doofen Song hatte, den er auf den Leib geschrieben bekommen hatte. Also, sie hatten gutes Material, also Gesangsmaterial hatten sie definitiv gutes. Das muss man auch der eine aus, der aus dem afrikanischen Kontinent kam, ich weiß nicht, aus Senegal oder sowas, kam er doch, glaube ich. Das haben sich ja Leute weltweit beworben, ne? Genau, ne? Genau, und der war auch ziemlich gut. Also, es gab da richtig gute Sänger, aber die Songs waren alle für die Tonne. Ich fand alle Songs für Tonne. Sänger waren sehr, sehr gut. Sie konnten alle in der Regel gut singen, auch Emma aus Finnland. Also die hatten gutes Material, daran lag es nicht. Also vom Prinzip her war das gut, aber ich glaube, man hätte nicht alle Songs von Zoe Straub und Christoph Straub schreiben lassen sollen. Man hätte da mehr Auswahl mal haben müssen. Ja, also mehr Komponisten, die dort mit agieren. Ich glaube, dann wäre es besser gewesen. Weil so war es halt einfach so ein Einheitsbrei. Ja, ja. Ne? Also, und auch so dieses Jury-Ding, was man so oft die Regeln geändert hat, das war halt auch irgendwie total undurchsichtig. Also, man hätte da ich glaube, man hätte darüber durchaus einen guten Fortschritt machen können, wenn man sich ein bisschen, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand hätte nehmen müssen. Ja, weil ganz am Anfang, das hieß dann so, eine Londoner Agentur macht dieses Auswahlverfahren, genau. Also so ähnlich wie hier in Deutschland, so wo man dann Simon und Kucher da irgendwie praktisch da engagiert, weil die irgendwie halt das Zahlenmaterial oder weil sie solche Sachen gut im Internet ausrichten können und so weiter, so mit diesem Upload der Songs und so weiter. Und dann merkten sie irgendwie an verschiedenen Stellen, oh, es funktioniert ja so gar nicht, wie wir uns das gedacht haben. Ganz am Anfang haben irgendwie Leute auch Videos von anderen Leuten irgendwie hochgeladen und das stimmte dann gar nicht, dass die sich beworben hätten und so weiter. Und das war halt schade eigentlich, weil man so dachte, boah, in diesem Jahr waren ja sehr viele Länder, die Vorentscheide gemacht haben und jetzt auch San Marino, wie geil ist das denn und so. Aber das ist halt leider auch so bei allem so stecken geblieben. Und dafür, dass da so ein Riesen-Hai-Bumm gemacht ist. Und da sind die beiden Mädels da irgendwie bei rumgekommen. Und dann ja noch diese Geschichte, dass es sich anhört wie Heroes von 2015, von dem Siegertitel. Also das ist schon irgendwie sehr, sehr ungünstig eigentlich auch alles, ne? Also würde ich Holger Maat witzelt gerade sogar so ein bisschen, man lässt sich an dem Vorentscheid bezahlen. Mal von Siegel, mal von den Straubs. Vielleicht sind ja beim ORF abgeblitzt. Weiß ich nicht. Könnte natürlich sein, dass die was eingereicht hatten und nicht genommen worden sind. Ist natürlich denkbar, aber ich glaube nicht. Sie haben, das Naja, manche, die dann mal angefangen haben beim ESC, merken dann auf einmal, oh, jetzt habe ich Blut geleckt. Und die werden ja mitunter, werden ja so Komponisten ja auch aus verschiedenen Ländern irgendwie auch angefragt. Also ja. Bei Thomas Gison ist es ja auch so, der macht nicht nur irgendwie so, ich bewerbe mich jetzt mal in dem und dem Land, sondern er wird ja auch gefragt und macht dann für die Länder irgendwie halt oder für eine Plattenfirma oder so halt dann Musik. Und Zoe hat ja sich auch schon mal, nachdem sie da teilgenommen hat, auch schon geäußert, oh, sie will da auch noch mal wieder hin. Also so der ein oder andere Künstler, der hat da schon, der leckt dann schon Blut und kann dann nicht mehr davon lassen. Also das sieht man ja auch bei Ralf Siegel, der gut dieses Jahr war abstinent, aber der wird mit Sicherheit vielleicht das nächste Jahr auch wieder irgendwo was versuchen. Also, könnte sein, ja. Ne, das ist halt dann. Ja, Polen war live extrem schlecht, fand ich. Jetzt diese ganzen komischen Verrenkungen, die der Gromy da gemacht hat, die waren so 90er Jahre oder höchstens 2000er. Also ich glaube, die haben sich damit total verrannt. Und gesanglich war das halt von Lukas Meyer auch nicht besonders gut. Ich habe mir da eigentlich ein bisschen mehr erhofft von dem Song, vor allem live. Weil so schlecht hatte er es im polnischen Vorentscheid gar nicht gesungen. Aber in Lissabon war es halt ziemlich schlecht. Ja, das war so ein bisschen im Andenken an Avicii so ein bisschen auch. Und es war so austauschbar. Ich glaube, Avicii hätte sich umgedreht im Grab. Ja, der hätte wahrscheinlich rotiert. War das so. Also es ist ja beim Publikum gut angekommen, sehe ich gerade. 60 Punkte und 21 bei den Jurys. Oder war es jetzt umgekehrt? Nee, ich glaube, die eine, nee, das 21, ist Jury, genau. Also 21 Jurys und 60 irgendwie halt das Publikum irgendwie. Da haben die natürlich auch ein bisschen was angesprochen, was natürlich der normale Zuschauer so irgendwie auch kennt, aus dem Radio oder so. Aber es war halt jetzt nichts Außergewöhnliches, ne? Also das ist so ein bisschen, ja, schade. Tja, Rumänien ist auch rausgeflogen mit The Humans Goodbye. Ja, das war auch ein Gruselkabinett auf der Bühne mit so vielen komischen Figuren. Die hat man sich, glaube ich, aus der Schweiz von DJ Bobo geklaut, damit man die einfach wieder hinstellen kann. Die Rumänen haben bei Karstadt die Puppen geklaut. Auch das, ja. Oder vor allen Dingen war so geil, als aufgebaut wurde, da denkt man so, oh Gott, das sind ja um die 30, 40 solcher Puppen irgendwie. Was wollen die damit? Also das war so irgendwie. Ja, aber ja, und dann war dieses, ja, das war so, mich hat's an diese Coca-Cola-Werbung von Robin Beck aus den 80er Jahren irgendwie erinnert, dieses Lied. Also das war so, das hört sich gut an, tut aber niemanden weh, so war das irgendwie so ein bisschen, ne? Die sah ja auch aus wie Nicole. Die gibt's ja auch irgendwie erst, diese Gruppe gibt's ja auch erst seit einem Jahr oder so, die gibt's ja auch noch gar nicht so lange. Also die haben jetzt wohl irgendwie erst so Fuß gefasst und gut, sie sind jetzt Elfter geworden, ich gucke gerade 111 zu 107, also ihnen fehlten dann auch nur 4 Punkte, also es war dann auch wieder an der Stelle sehr knapp, aber ich habe die auch von Anfang an nicht drin gesehen. Also das war, also wenn ich jetzt mal gerade so gucke, also mich hat eigentlich von denen, die rausgeflogen sind, eigentlich keiner überrascht. Das Einzige, was ich eher so noch getippt hatte, war, dass Georgien noch weiterkommt. Hätte ich auch also, gedacht, weil das war eigentlich, also ich habe das sehr, sehr gemocht. Mhm. Ist natürlich auch eine Musikrichtung, die man sich mit der man sich einlassen muss, weil es halt doch von, ich fand es halt so, schon ziemlich modern mit den ganzen Beats im Hintergrund. Das war eigentlich schon, hat schon gut gepasst. Mhm. Aber vielleicht ist es auch einfach für die Ohren mancher nicht so das Liedstück, was man gerne hört. Das ist echt Geschmackssache, das Ding. Es ist schade, dass, weil sie sehr, sehr gut live sind und eigentlich auch, wir haben ja, es gibt ja auch von Dr. Eurovision ein tolles Video mit denen, mhm. wo sie halt auch mal ihre Gesangskünste präsentieren. Sie sind mega, mega gut. Ja, das stellen wir auch richtig, mal hier in die Shownotes. Also, genau. Da hat er sich praktisch in die Mitte gesetzt und um ihn herum die Sänger und haben dann diesen polyphonen Gesang, genau. Ihm sozusagen so eine kleine Unterrichtsstunde. Es geht, glaube ich, so 20 Minuten. Wenn ihr euch diesen Clip anhört, dann bitte Kopfhörer aufsetzen, dann kann man noch viel besser diesen Klang dann auch noch sehr gut miterleben. Ich fand, dass sie es ein bisschen mehr noch in diese Jazz-Geschichte irgendwie noch hätten machen müssen. Es hörte sich auch ein bisschen zu mainstreamig noch an. Deswegen sind sie vielleicht auch nicht weitergekommen, weil es so aussah wie, ja, so die drei Tenöre oder so. Also das nee, die war drei so Hipster. Die Hipster aus Georgien. Der eine hat ja so einen Vollbart gehabt, das waren alle die Hipster. Ja, die hatten aber alle irgendwie Anzüge oder so irgendwie halt ja, an. Ja, ne? Genau, also, die hätten ja irgendwie anders angezogen sein ja, müssen. Ja, ja, das war auch. Das, was man so bei YouTube und so weiter über diese Gruppe gesehen hat, da haben die meistens auch so Sachen, die über 6-7 Minuten irgendwie halt gehen. Ja, ja. Und das natürlich irgendwie einen Song zu finden, der das dann so in diesen 3 Minuten abdeckt, das ist natürlich sehr schwierig. Aber das war so das Einzige, wo ich so dachte, schade, dass die nicht mitgekommen sind. Also das hätte ich mir dann noch irgendwie dann gewünscht. Wen hatten wir noch? Ach so, wir hatten einmal noch mal Laura Risotto aus Lettland. Das leckere Essen, was nicht gut geschmeckt hat und das Funny Girl war auch nicht funny, sondern eher das Letzte. Also sie ist ja auch irgendwie gut ausgebildete Musikerin, bla bla. Irgendwie, mich hat sie so ein bisschen als an eine lettische Anne-Sophie irgendwie erinnert. Ja. Mit sehr viel Anspruch und so weiter, aber der Funke, der springt da irgendwie beim Publikum nicht über. Also so ein bisschen mit dem Haarwedeln hat das dann natürlich irgendwie auch nicht gebracht. Und das hat auch der Zuschauer nicht so honoriert. Ich sehe gerade 92 Punkte von den Jurys und 14 vom Publikum spricht da ja auch eine deutliche Sprache. Oh ja. Also und leider, ich erinnere mich da auch noch dran, als ich da mit Irving da die Interviews gemacht habe in Amsterdam. Sie war eigentlich fast die Einzige, wo keiner der Pressevertreter hingegangen ist und ein Interview mit ihr machen wollte. Das war auch natürlich sehr heftig. Aber das hat dann schon wahrscheinlich auch so ein bisschen gezeigt, warum sie vielleicht auch nicht weitergekommen ist. Ja. Vielleicht mit einem anderen Song, keine Ahnung, aber das war. Wir kennen sie, ich kenne halt ihr Liedmaterial nicht. Ich höre mir ja immer gerne auch mal mehr Liedmaterial von den Künstlerinnen und Künstlern, um uns halt einfach mal zu hören, was können die noch? Mhm. Teilweise sind dann die Songs, die sie dann auf Alben und so haben, besser als das, was sie zum ESC schicken. Das ist leider öfter so. Mhm. Deswegen muss mir das, glaube ich, mal für die Tonreise aufheben, dass man da mal bei Lettland irgendwie Laura Risotto mal sich ein bisschen genauer anhört, was sie denn noch so zu bieten hat. Mhm. Ja, also Montenegro, wie gesagt, ist unser Verhörsong. Das war halt einfach klassischer Song aus dem Balkan. Also war nicht gesungen, aber war halt sehr belanglos. Deswegen ist klar, dass man da nicht so schnell mit weiterkommt. Was mich gewundert hat, ist, dass halt Malta nicht weitergekommen ist. Mit Christabel und Tabu, das wurde ja auch wieder von Thomas Gison geschrieben. Da hat man wohl wahrscheinlich die Jurys fanden das wohl ziemlich gut. Die hat nämlich 93 Punkte bekommen, aber von den Televotings nur 8 Punkte. Hm. Nur 8. Also eigentlich hätte die viel, viel weiter unten landen müssen. Also noch hinter Georgien. Also, ja, aber das ist dann manchmal eben halt, das sehen die Jurys und das Publikum dann eben halt anders, ne? Ja. Ja, dann gehen wir mal, dann starten wir mal in das große Finale. Genau. Ja, wie machen wir es jetzt am. Ja, wir können ja vielleicht mal ganz unten anfangen. Vielleicht machen wir es so. Ja, gerne. Na, Portugal. Portugal fand ich, das war ja Claudia Pascoal mit O Jardim. Ja, war irgendwie nett, aber irgendwie, das hat mich, wundert mich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist der Fluch der Gastgeber, dass die sehr oft irgendwie auf dem letzten Platz landen, ne? Oder irgendwie im, wenn überhaupt im Mittelfeld oder so. Aber das, in den letzten Jahren hat man sehr oft, dass die Gastgeber dann auf dem letzten Platz gelandet sind. Ich habe, ich war ja bei diesem Botschaftsempfang. Da ja. ist dann nicht nur Michael Schulte aufgetreten, sondern auch Gastgeber Portugal. Da sind die beiden auch aufgetreten. Und es war dann ja so ein normales Auftrittsset und so weiter. Und da konnte man schon gut hören, dass sie auch gut singen kann. Sie ist dann da auch mit der Komponistin wieder zusammen aufgetreten. Ja. Die haben das dann gesungen. Was mir bei dem Song dann an der Stelle plötzlich auffiel, dass ich so dachte, die hat ja eigentlich gar keinen Refrain. Nee. Also es ist so ein bisschen, der Zuschauer kann sich da nicht an irgendwas festhalten. Mit wie Aye Oye Fuego. Ne? Da hat man dann irgendwie so einen Haltepunkt. Und da war das, also das war, und ich glaube, das hat vielleicht zu dieser geringen Platzierung irgendwie geführt. Dass, oh ja. Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Also es war, ja, es war sehr portugiesisch und so. Es war dann auch in der Landessprache, was ich auch sehr schön fand. Aber es war wahrscheinlich da zu Recht irgendwie ganz unten. Das ist leider dann an der Stelle so schade eigentlich. Aber irgendeiner muss ja auch Letzter sein, ja. Ist halt dann leider so, ne? Finnland, Saara Aalto Monsters, das überrascht mich, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil sie halt live auch im finnischen Vorentscheid nicht besonders gut gesungen hat. Ich muss, da ist wieder meine Prognose wieder so gewesen, dass ich das Album wieder gehört habe, das, was sie jetzt rausgebracht hat. Mhm. Und da gab es viel bessere Songs, die besser zu ihr gepasst hätten. Also Dance zum Beispiel, müsst euch unbedingt mal auf das neue Album von Saara Aalto Dance anhören. Diese Nummer hätte viel, viel, viel, viel besser zu ihr gepasst und sie hätte da ein bisschen mehr die Sau rauslassen können. Nicht mit so komischen Drehdingern, wo sie sich irgendwie reinhaken lassen, irgendeinen komischen Diamanten, sondern sie hätte da richtig tanzen können. Das kann sie auch. Das hat sie bei X-Factor sehr oft gezeigt, aber da war es einfach nur unterirdisch. Ich fand das ganz seltsam, diese Performance, die sie da gemacht hat. Vor allem dieses Drehteil war ja so ein bisschen aus diesem Domino, was Domino ja auch einer der drei auszuwählenden Songs beim UMK irgendwie war. Das haben sie dann wohl da noch aus dieser Performance darüber gerettet. Und das war dann so wie so eine, Mondlande-Basis sozusagen. Also man hatte dann das Gefühl, ja, gleich hebt sie dann wieder mit dem Ding irgendwie ab. Und es war, ja, sie hatte da so schon eine ganz anspruchsvolle Tanzeinlage mit Tänzern, die waren aber auch dann so grau angezogen. Ja. Es war überhaupt nichts Lockeres, Lustiges. Gut, die Punkte sprechen ja für sich, sowohl Jury als auch Zuschauer haben 23 Punkte gegeben, also demnach kam das ja im Grunde dann auch nicht an. Aber ich hätte bei Saara Aalto wirklich mehr Wumms irgendwie erwartet und mehr so im Mittelfeld irgendwie was gesehen. Aber da ist sie dann, glaube ich, auch eher so ein Fan-Ereignis, wo wir natürlich irgendwie, ah, geil, Saara Aalto tritt für Finnland an und so weiter irgendwie. Und dann wird man halt dann doch irgendwie halt ernüchtert dadurch, dass dann so, ich sag mal, der normale Zuschauer sagt, ja, was will die Alte? Ist das irgendwie eine Tochter von Anke Engelke oder was, ne? Also es so in der Richtung. Also, aber wir haben es ja auch schon gesehen, dass der Song eben halt auch sehr schwach war, ne? Genau. Ja, Sorry mit Storm aus dem Vereinigten Königreich. Das war ein bisschen schade, weil sie wurde ja gestört bei der Performance von einem sehr bekloppten Typen, der da irgendwie, dass die Briten irgendwelche Nazis sind und so, ihr das gesagt hat und ihr das Mikrofon einfach aus der Hand gerissen hat. Mhm. Aber ihre Reaktion fand ich ziemlich gut. Wie sie danach reagiert hat und wie sie mit voller Inbrust und Wut diesen Song dann gesungen hat, das war nicht sehr, sehr beeindruckend. Das britische Fernsehen, BBC, wollte dann ja nicht, also die Delegation hat gesagt, nee, wir wollen da nicht nochmal auftreten, hätten nochmal die Möglichkeit gehabt, noch, dass sie nochmal auftreten hätte können. Das wollten sie dann nicht. Ich glaube, der Platz wäre auch nicht besser gewesen, wenn sie nochmal aufgetreten wäre. Nein, also ich glaube, es wurde ja schon gemutmaßt, das wird der letzte Platz in diesem Jahr. Und ich glaube auch, dass da viele Mitleidspunkte dabei sind. Ich gebe ehrlich zu, dass ich konnte ja auch über diese Eurovision-App dann auch selbst von Portugal für Deutschland mit abstimmen. Und da habe ich dann halt auch mal einmal für Suri auch mal angerufen. Ich fand den Ja, es ist so ganz vieles, ne? Also es ist halt, ja, es fällt einem eben bei ihrem Anblick auch ein, dass sie aussieht wie Annie Lennox. Und es ist auch so ein bisschen so Eurythmics für Arme. Und ja, und dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass es dann schon, ja, es ist schon irgendwie, man kommt ins Wippen, wenn man diesen Song hört. Aber es ist halt auch nichts Besonderes und schon gar nicht, wenn sowas aus Großbritannien irgendwie halt kommt. Und ja, und ich wundere mich eigentlich auch, wenn man dann so frühere auf, also sie ist ja bei Loïc Noté 2015 als Background-Sängerin mit aufgetreten. Da hat sie hat wohl eigentlich eher brünettes Haar und so schulterlang. Das hatte sie sich damals dann zu so einem Zopf irgendwie. Da sieht sie auch ganz anders aus, wo man dann so sich fragt, warum hat sie sich diesen Look, weil sie sieht erstmal irgendwie auch 10 Jahre älter aus irgendwie, als sie auch ist. Und ja, und das, ja, und der Song ist halt dann auch so, ja, also die Briten sind ja sowieso oft so, dass sie dann sagen, so eigentlich müssten wir jedes Jahr gewinnen, aber es ist halt so, wo man sagt, ey Leute, nee, das ist nicht so. Aber du hast recht, es ist natürlich irgendwie, es war eine super blöde Situation, weil man ja auch bei so einem Typen nicht weiß, zückt der jetzt das Messer? Ne, und macht da jetzt irgendwas und ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau war. Ich glaube, das Mikrofon ist dann runtergefallen und sie hat sich das dann wohl gleich wieder gegriffen und hat dann irgendwie dann nach der Zeile dann wieder angefangen irgendwie zu singen und wieder ist wieder in ihrem Auftritt gewesen und das, da macht man dann natürlich das auch fest, ja, das können auch nur Künstler, die wirklich auch auf der Bühne zu Hause sind. Stellen wir uns mal vor, die beiden jungen Spanier, wenn die da irgendwie halt so gestört worden wären, die hätten ihren Auftritt gar nicht mehr weitermachen können. Also das war schon und ja, und die BBC hat gesagt, ja, es reicht uns, wir haben, wir wollen es nicht wiederholen, besser geht's nicht so ungefähr. Und denn 2010 war das ja mal beim spanischen Beitrag, da ist Jolly Jumper irgendwie, den man so, der ist wohl auch schon öfter mal bei Fußballübertragungen und so weiter mal übers Feld geflitzt. Und der hat sich dann, das war ja damals so mit Zirkus und Harlekin und da ist er dann so dazwischen gegangen und naja, und man hat das erst gar nicht mitgekriegt und dann hieß das so am Ende, ja, jetzt wird Spanien nochmal antreten, weil ja gerade da dieser Störer da irgendwie drin war. Ist für Großbritannien doof, weil man arbeitet da viele Monate auf diesen Auftritt hin. Genau. Und dann kommt so ein Arschloch und macht das da irgendwie halt. Genau. Das geht halt gar nicht, ne? Über Spanien müssen wir uns eigentlich gar nicht unterhalten. Die zwei ekligen zwei Liebespärchen, was halt so unauthentisch ist, muss ziemlich schlecht abschneiden, muss einfach ziemlich schlecht abschneiden. Da brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, über diese komischen zwei Alfred und Amaya. Nein, also das war nichts. Das war echt nichts. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man so im eigenen Freundeskreis irgendwie, wenn da so Leute einem dann so vorführen, wie denn so die Liebe jetzt geht. Und nur wir haben uns ja ganz lieb und nur wir können das und so ist das dann irgendwie halt auch. Und ja, sie haben noch mal so ein bisschen am Kleid geändert. Dieses tief ausgeschnittene hatten sie dann in der zweiten Probenrunde dann ihr angezogen. Das sollte dann wohl noch mal so ein bisschen mehr Blickfang irgendwie halt sein. Aber also man muss eins dazu sagen, sie ist stimmlich noch ganz okay. Und er kommt aber eigentlich so ein bisschen so auch in seinem komischen Menderes-Style, finde ich manchmal so. Ja, und ich wollte gerade sagen, irgendwie hier wie so ein Heiratsschwindler irgendwie daher. Also er ist da so ein bisschen wie so ein Vielleicht ist er das ja auch, vielleicht spielen die das ja auch nur, er kriegt dafür Geld. Also, ja, also du weißt ja auch, die sind ja da irgendwie in dieser zweitletzten Show irgendwie von so einer Castingsendung, da ja irgendwie hieß es dann so, ja, das Thema ist jetzt irgendwie, wer da gewinnt, irgendwie der geht zum ESC und die beiden haben dann da zusammen irgendwie, sind da aufgetreten und das kam dann gut an und sie ist noch so stimmlich ganz okay, aber er ist halt so, also der kriegt eigentlich stimmlich überhaupt kein Bein auf die Erde. Also das war nichts. Also Slowenien war auch nichts. Nein, danke. Das heißt ja so, danke, nein. Also von daher und vor allem ja Unterbrechung hat niemand verstanden. Vor allem, wenn man die ersten und zwei, das zweite Halbfinale, glaube ich, ne? Ich glaube, zweite Halbfinale oder erste, ist auch egal. Nee, im zweiten waren sie, glaube ich. Zweite Halbfinale gesehen hat, kannte man die ganze Performance ja schon. Ja, ja. Und da wird man sich fragen, warum macht man da so einen technischen Defekt rein, den es nicht gibt? Naja, nun ist es ja auch so, du musst ja den Auftritt genauso machen wie im Halbfinale. Da darfst du ja nichts ändern und dann macht es eben halt auch keinen Sinn. Also es war dann so am Ende, sie lief dann mit den Tänzern so vorne auf diesen äußeren Bühnenrand Und dann stoppt er auf einmal und dann tat sie so, oh, die Musik ist zu, aber jetzt könnt ihr ja mal so. Und das war dann halt am, ja, es war dann auch, wenn man dann eben halt da so die Generalproben gesehen hat und dann nochmal das Halbfinale und jetzt nochmal das Finale und so, dann denkst du irgendwie so, ja, das ist jetzt, ja, und wurde ja auch mit einem unteren Platz irgendwie und das, ja. Das war auch kein Song, den man sich anhören kann, das war einfach eine Zumutung. Ich fand das ganz schrecklich. Also Lea Sirk ist für mich der Gewinner des Barbara Dex-Preises, weil das ja, war irgendwie auch so, so ganz abartig. Also ich glaube, es ist eine ganz große Favoritin auf diesen Preis. Ja, es hat natürlich irgendwie ein ja, seriösen Hintergrund. Das geht ja irgendwie so, ja, fallt nicht auf die Sprüche der Werbeindustrie rein oder überhaupt und keine Ahnung, das war dann irgendwie, das war dann halt so, aber ja, es kam halt nicht an, ne? Also es war dann halt, also ihr Song Qualané heißt ja übersetzt Danke, Nein und das würde ich genau. Dann irgendwie halt auch so sagen. Tja, unsere liebe ja, Metalband aus Ungarn, AWS oder Ors oder wie auch immer, oder wie man sie auch immer ausspricht, die sind eigentlich geil live gewesen, fand ich. Die waren, sind sehr, sehr sympathische Jungs. Hat sie wahrscheinlich leider nicht so ganz verstanden, aber Metal-Fans werden es lieben und sie wurden ja jetzt auch zu Wacken eingeladen. Also ich glaube, sie haben durch den Contest, glaube ich, gut Connections bekommen. Und ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, für die jetzt nicht ganz so schlimm, dass sie auf Platz 21 mit so einer, ja, außergewöhnlichen Genre, ja, auf Platz 21 gelandet sind. Ja, und vor allen Dingen witzig ist ja irgendwie, je nach Tagesform antworten sie ja dann in Interviews, was heißt denn eigentlich AWS, immer anders. Also, sie haben dann immer so andere Abkürzungen. Also, es ist wohl so eine Geheimabkürzung irgendwie, wo wohl niemand so ganz genau weiß irgendwie, was das eigentlich heißen soll. Also das ist dann irgendwie auch noch ganz witzig. Sind ganz, ganz nette Typen irgendwie. Ja, Peter Hanke da in der Tonvision hatte irgendwie, glaube ich, ein bisschen überlegt, wie er uns den Holzhammer verzuckert, weil er sagte so, ja, da für Metal ist es noch sehr brav und so. Ja. Ne? Also die Halle steht ja noch so ungefähr. Ne? Ja. So. Aber es hatte so ein Alleinstellungsmerkmal und mich wundert es ein bisschen, dass sie so weit unten sind, weil ich hätte schon gedacht, dass sie ein bisschen weiter oben sind, weil das schon sehr, sehr außergewöhnlich war und nicht nur so auf dieser Lordi-Schiene war, sondern schon, glaube ich, ja klar, wer also nach Wacken fährt oder so, der sagt dann vielleicht, ja, das ist irgendwie gehobener Schlager oder so, aber das war schon, das, die haben die Hütte abgebrannt und es waren witzige Typen irgendwie. Genau. Ich habe die ja nun in Amsterdam und auch dann in Lissabon irgendwie auch kennengelernt, also es war echt, also schon deswegen, weil sie so sympathisch waren, habe ich so gedacht, ach ja, das gehört eigentlich ein bisschen weiter nach oben. Ja, Australien hat mich nicht ganz gewundert, Jessica Mowboy mit We Got Love, Song war eher durchschnittlich, ich glaube, die schlechteste Platzierung jetzt von Australien in den letzten Jahren. Mhm. Mal gucken, was sie nächstes Jahr machen. Ja, ich fand es so schade. Also natürlich habe ich auch so gedacht, ja, das ist natürlich wieder ja schon fast schwedisches Songwriting so, aber mich hat es schon gecatcht. Ich war aber wirklich schon sehr erstaunt, sowohl auch in Amsterdam als auch jetzt in Lissabon, dass sie live doch so, nee, nicht schlecht, aber so noch so ausbaufähig irgendwie halt ist. Also das war dann auch ein bisschen Tagesform. Also ich habe so wo ist sie denn angetreten? Ich glaube, im zweiten Semifinale ist sie angetreten irgendwie. Und da habe ich sie in der Generalprobe schon ganz ordentlich gefunden. Aber dann nachher so in der Live-Sendung habe ich so gedacht, oh, das könnte aber wackelig werden. Ne? Das ist also, das könnte auch der erste australische Beitrag sein, der rausfliegt. Und dann kommt noch dazu, warum hat man ihr dieses 2-3 Nummern kleinere Kleid irgendwie angezogen? Also das nicht. War, also sie ist jetzt. Sie sah aus wie eine Vogelscheuche. Ja, sie ist jetzt nicht dick, aber sie hat jetzt nun auch nicht so eine ganz unproblematische Figur. Und das ist auch nicht schlimm. Also es gibt ja irgendwie, aber da habe ich so gedacht, und warum dann dieses Kleid? Also Dr. Eurovision hat dann immer noch so gesagt, ja, die sieht aus wie so ein Bonbon von Quality Street irgendwie so eingepackt irgendwie. Und das stimmte auch. Also ja, und dann war so ein bisschen, sie sie baut ja immer in ihre Performance so diese Tänze der Aborigines irgendwie halt. Da haben ja viele dann auch gesagt, oh, das ist so ein Regentanz und so weiter. Das war auch ein bisschen too much, weil ich so dachte irgendwie, wenn das nicht ein Kommentator vorher irgendwie auch so ein bisschen erzählt, dann denkt jeder, was tanzt die da? Also, ja, ne, so, das war so ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, weil ich so dachte, naja, gut, also ich bin so von Hause aus irgendwie so wirklich ein Australien-Fan und ich finde das auch gut, dass die dabei sind, aber und ich habe mich auch über Jessica Mowboy irgendwie auch gefreut, dass sie da antritt, weil ich so dachte, auch schon beim ersten Mal, ja, dann wird sie das ja irgendwie und dann mussten wir da noch so 3 Jahre drauf warten, aber das war wirklich von der Leistung her nicht gut. Sanja Ilić und Balkanica. Novadeca oder wie auch immer. Ja, Novadeca oder wie auch immer das heißt. Er irgendwie so aussieht wie so ein wieder einer von den alt gewordenen Höhnern, ne? So. Ja, genau. Und die Furien, das ist dann eher so ein Schlafgesang. Wahrscheinlich die Hyänen. Wie hießen die? Ja, die Furien oder die Hyänen oder die Sirenen. Sirenen. Aus der griechischen Sage. Also, es geht gar nicht. Also, es war ja so, ich glaube, Irving hat ja erzählt, sie machen eigentlich bessere Musik. Und das war, es wurde eines ihrer schlechteren, ne? Ja, eines ihrer schlechteren, die sind da, glaube ich, auch mehr Leute als das, was sie da auftreten konnten. Mhm. Ich fand es ganz schrecklich. Ich fand es ganz, ganz schrecklich. Ich konnte eben, teilweise kriegt man davon Kopfschmerzen. Und das Lied heißt auch Neue Kinder. Also ich neue Kinder möchte. Ja, also ja, und ich fand auch den, überhaupt das Staging war zu dunkel am Anfang. Und es, ja, also es hat mich auch nicht wirklich gecatcht. Also das war dann, ja. Ja, machen wir mal mit den Nilen weiter. Waylon, Ortlom, Inem war ganz okay gesungen, nur die Tänze habe ich nicht verstanden. Also das war so ein Auftritt, wo ich sage, hätte auch schlechter kommen können, aber für die Niederlande ist das eher eine schlechte Platzierung. Also ich hab's jetzt so verstanden, dass es wohl im Vorfeld wohl irgendwie so ein bisschen Probleme gab, weil er wollte irgendwie seine eigene Band mitbringen und die sollten wohl auch, da wollte er wohl auch, dass die live spielen und das geht ja nicht. So, ja. Und daraufhin hat er sich wohl diese super Idee irgendwie wohl überlegt mit diesen Tänzern, wo man schon von Anfang an sieht, die haben noch nie eine Gitarre in der Hand gehalten. So, und auch dieser Trommler zum Beispiel trommelt so in manchen, irgendwie im Halbfinale war das, glaube ich, oder im Finale, dann auch noch nicht mal zum Takt irgendwie, hatte ich dann irgendwie noch gesehen. Und ja, und das sollte so ein bisschen ironisch sein und ich finde, das ist wirklich auch arg in die Hose gegangen. Also ja. So die ersten 2 Minuten war das so, ja, Country-Pop so, wie ich ihn auch gerne mag. Und dann dieses, also diese Tanzeinlagen waren auch noch nicht mal gut. Also das war so, als wenn die jetzt irgendwie einen Stromschlag alle gekriegt haben irgendwie. So haben die dann da rumgezappelt. Also ich fand das, also ganz abartig und also den hätte ich sogar eigentlich nicht im Finale gesehen. Also das, da haben die noch ganz großes Glück gehabt, dass sie da weitergekommen sind und also das war nicht gut. Ah, mein Lieblingsbeitrag dieses Jahr war die Ukraine mit Melovin und Onda Solada. Ich fand das mega geil. Klar, es war ein bisschen seltsam, als er aus diesem Klavier wie ein Vampir nach oben gefahren wurde. Ja, gut, es war eine gute Show, es war eine gute Nummer. Also damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ich glaube, er auch. Ich glaube, der ist, es ist halt, man muss es halt mögen, aber ich fand ihn irgendwie sehr, sehr interessant. Also es war irgendwie, der war total anders. Den hätte ich gerne ein bisschen oben weiter gesehen, aber er war eigentlich so vom Stimmlich her ganz gut. Ich kenne auch seine ganzen Casting-Performances. Da war er sogar teilweise noch besser. Also der hat eigentlich was drauf. Der hat schon was drauf. Der Song war vielleicht nicht der beste für ihn, aber der gute Mann hat echt was drauf. Also es war ja so ähnlich wie Weißrussland mit sehr viel Deko, mit sehr viel Aktion und so weiter. Aber ich fand es in der Ukraine noch ein bisschen schlüssiger. Ja. Also so, ja, das war natürlich irgendwie sehr viel Materialschlacht mit der brennenden Leiter und so weiter und am Anfang diese Dracula-ähnliche Geschichte, aber irgendwie hat gepasst und es war unterhaltsam und das hat mich schon irgendwie auch angefixt und Ja, zu Recht sind die auch dann ins Finale gekommen irgendwie. Ja. Ob ich das jetzt vielleicht noch, gut, wir sind ja schon in der Mitte angekommen. Also da tummeln sich natürlich dann schon auch dann richtig die Guten irgendwie vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Aber das war, ist in der Jury aber nicht gut angekommen. Also 11 Punkte und 119 im Publikum. Ja. Also da gibt es dann schon auch eine sehr große Diskrepanz. Also vielleicht haben sich die Jurys dann nicht so davon beeindrucken lassen, was er da so alles auf die Bühne gestellt hat. Ne? Also im Vorfeld des ESC war ja dann irgendwie auch mal so ein Piktogrammtafel bekannt geworden, was man alles nicht mit in die Halle nehmen kann. Mhm. Unter anderem wohl auch Golfbälle, wo man dann auch gefragt hat, wie. Und dann war auch irgendwie unter anderem durfte man keine Leiter mitnehmen. Und dann schrieben schon Leute, und was macht jetzt Melowin? Also, so, das war dann noch irgendwie, ja. Aber war jetzt nichts, was gestört hat. Also ich finde ja sowieso oft, dass die Ukraine irgendwie auch immer gute Sachen irgendwie schicken. Ja. Also wenn sie nicht gerade Jamala schicken, dann haben sie schon wirklich so gerade auch so Dance-Sachen oder selbst dieses TikTok fand ich irgendwie super mit diesem Rad. Ja, das mit dem Rad, das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber den Song war nicht okay. Aber der Song war irgendwie, es hatte ein Refrain und wo ich so da, TikTok. Also fand ich, also höre ich in meiner Oldtime-Playlist vom ESC auch immer mal wieder gerne. Also muss ich sagen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Irland hat, glaube ich, dieses Jahr mal ganz gut gemacht. Die waren ja lange nicht im Finale. Ich finde es auch zu Recht auf Platz 16. Er hat es gut gesungen, er kann auch gut singen live. Er hat auch wahrscheinlich auch mit der Performance mit den zwei jungen Männern, die da getanzt haben auf der Bank, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen was rausgerissen. Und sie haben es sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Wie man sieht, haben die Jurys und das Televoting sehr, sehr nah, also 74 Punkte die Jurys und 72 das Televoting, sehr, sehr nah gevotet, also sehr ähnlich gevotet. Nicht ungefähr gleich hoch, aber fast gleich hoch. Ja. Ne? Ja, also man hat ja diesen, da sind ja so zwei Männer, die zusammen irgendwie halt tanzen, wo es so ein bisschen so, also es wird nur so angedeutet, dass es sich wohl, dass da wohl die LGBT-Community angesprochen werden soll und so weiter. Aber man lässt es irgendwie halt offen, ob es darum geht. Und ja, sie haben im Grunde den Videoclip auf die Bühne gebracht und das haben sie auch ganz gut gemacht. Also ja. Das war, die ESC-Schnacker haben neulich noch irgendwie erzählt, dass sie zum ersten Mal eigentlich dann erkannt haben, wer Ryan O'Shaughnessy in Wirklichkeit ist. Sie haben immer gedacht, das wäre einer der beiden Tänzer in dem Video. Und die er tritt da nicht so wahnsinnig in Erscheinung da in diesem Clip. Und also ich glaube auch für Irland vielleicht auch mal wieder so ein erster Anfang, vielleicht auch mal wieder im ESC der Neuzeit wirklich auch mal vorne wieder Fuß zu fassen. Ne? Also für die ist dann eher dieses Ding, wie komme ich ins Finale und wie komme ich dann irgendwie gut platziert irgendwie halt auch weiter. Ne? Norwegen Top 15, also der hatte einen catchy Song, war irgendwie live nicht ganz so geil wie bei seinem Vorentscheid. Alexander Rybak jetzt, ne? Genau, Alexander Rybak aus Norwegen mit That's How I Write a Song. War nett. Ich glaube, die Einblendungen haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es so eine okaye Platzierung gemacht hat. Ich glaube, er selber wird dann wahrscheinlich nicht so ganz glücklich damit sein, aber ich glaube, Norwegen hätte es schlimmer kommen können. Ja, wobei ich hätte ihn eher ein bisschen weiter vorne gesehen. Ja. Also ich fand, bei seiner Performance war schon so ein bisschen die Luft raus, die man noch so im norwegischen Vorentscheid, da hat er ja richtig irgendwie im Grunde alle weggeblasen mit seinem Song. Aber vielleicht war es doch zu berechnend, dass die Zuschauer jetzt vielleicht dann doch gedacht, ist okay. Kennen wir ja schon, ja. Ist eingängiger, dieses dim, dim, dim, dim, dim, dim. Das ist halt irgendwie, also er weiß wahrscheinlich auch, wie er komponieren muss, damit es irgendwie ins Ohr gelangt. Aber vielleicht diese Gebrauchsanweisung ist halt eben halt nicht unbedingt jetzt so ein ESC-Song wert irgendwie. Mhm. Und vor allen Dingen, ich bin ganz froh, dass Norwegen nicht gewonnen hat, weil dann wird es sonst wirklich sehr teuer. Dann kann man sich eigentlich das Hinreisen da wirklich schon sparen, wo die Pizza dann schon allein 30 Euro kostet irgendwie. Ja. Dann weiß man ja auch schon, wohin die Reise geht. Ne? Bulgarien, mit ihren Mehrstimmigkeit, das war okay gemacht. Ich hätte mir da auch so ein bisschen, ich habe, es gibt übrigens ein schönes Video vom französischen Fernsehen, wo sie einfach da Power Ranger Musik unterlegen. Was sehr, sehr gut passt, was sehr, sehr lustig ist, weil sie echt da aussehen, als würden sie irgendwie sich gerade verwandeln in irgendwelche Anzüge. Also, es war nett. Live konnten sie es auch, aber es hat irgendwie nicht so ganz gefunkt, wie sie es vielleicht hätten gewünscht. Ja. Yeah. Equinox war das mit Boots. Ja, also ich weiß eigentlich bis heute nicht, wohin die eigentlich wollten. Also nee. Das ist so bis heute für mich eine Blackbox irgendwie. Dann haben sie ja irgendwie auf so Podesten gestanden. Es war alles sehr dunkel. Die Gesichter wurden grün angestrahlt, wo man auch denkt, why? Sie haben aber angekündigt, dass sie wohl irgendwie weitermachen wollen wie viel sind es denn jetzt? Quartett oder Quintett? Fünf. Oder so? Wollen sie irgendwie wohl weitermachen, weil man hörte ja auch, stimmlich passten sie ja auch sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Also mal gucken, wenn die vielleicht mal irgendwie mal ein Album irgendwann rausbringen. Vielleicht sind da auch wirklich ein paar gute Titel dabei, wo man so denkt, ja, vielleicht hätten sie das lieber geschickt. Also es war, glaube ich, dieses Jahr zu berechnen. In den letzten Jahren war ja Bulgarien immer sehr erfolgreich. Und ich glaube, da wollten sie in diese Richtung aufsetzen. Und man muss sich aber dann auch so als Langzeitfavorit auch mal immer wieder neu erfinden. Mhm. Denn sonst kommt man ja immer wieder dazu und sagt so, ach ja, das ist aber, was sie letztes Jahr auch schon gebracht haben. Ne? Ja. Also das, Frankreich, Madame, Monsieur, merci. Ja, also einer meiner Favoriten eigentlich gewesen dieses Jahr, ist bei den Zuschauern gar nicht so gut angekommen, was ich eigentlich anders gedacht hätte. Mhm. Und bei den Jurys 114 Punkte und bei dem Telepunkte 59. Ja, Frankreich hat es eigentlich gut gemacht. Ich glaube, sie waren einfach schon sehr, sehr früh als Favorit gehandelt, sehr, sehr hoch auch und so. Das kann manchmal auch negativ sein. Mm. Und ich glaube, das war so der Faktor, weswegen sie nur auf Platz 13 gelandet sind. Ja, es gibt ja so ein paar Schwachpunkte. Also ich habe gehört irgendwie, dass Leute gesagt haben, sie finden das so so unrealistisch bei so einem Song, der dieses Thema hat mit den Flüchtlingen, dass sie dann am Ende sich so gegenüberstehen und sich so anschmachten, als wenn das halt so ein Liebessong irgendwie halt wäre. Das ist eben halt so ein bisschen der Schwachpunkt. Ich fand aber, seit sie beim französischen Vorentscheid gewonnen haben, bis jetzt auf der Bühne, haben sie sich eigentlich immer ein Stückchen weit immer noch mal wieder verbessert. Und auch dieser Auftritt, sie läuft ja dann irgendwie auch nochmal über diese Brücke und so weiter. Und das kommt schon so rüber, als wenn ihr das jetzt gerade in dem Moment so einfällt, dass sie das jetzt so will, dass das natürlich vorher geprobt wird und so weiter. So, und das, die beiden sind schon auch länger im Geschäft und wissen auch, was sie da tun. Und auch insgesamt, wie sie so in den Social Media aufgetreten sind und so weiter, das hatte schon alles sehr, sehr viel Rundes. Und der Song war ja auch gut gemacht und auch einer der französischen Songs der letzten Jahre, die mir wirklich nachhaltig sehr gut gefallen haben. Und ich hätte sie auch lieber, die sind ja bei den Wetten ja auch irgendwie sehr weit vorne gewesen, auch so fünfter Platz oder so. Und ich hätte sie da auch dann tatsächlich gesehen. Aber es ist halt letztendlich am Publikum auch ein bisschen gescheitert. Genau. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen weiter vorne gewesen, ne? Aber zumindest hat das französische Fernsehen gesagt, sie werden Destination Eurovision nochmal fortsetzen. Mhm. Das freut uns sehr. Wir haben nächstes Jahr wieder was zu gucken. Ja, unbedingt. Dann haben wir Litauen, Ivea Zasmauskaite, When We Old. Das war ganz süß gemacht, als ihr Mann dann am Schluss auch noch auf die Bühne gekommen ist. Es war herzanrührend. Mhm. Okay, ja, Platz. Hätte ich gar nicht erwartet, dass sie so weit kommt. Ja, dass sie vor allen Dingen ins Finale kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Genau. Also, ich glaube, da kann man nicht jetzt auch nicht mehr als sagen, es ist okay, dass sie da gelandet ist. Ja, es ist ja auch hälftig ausgegangen, ne? 90 von den Jurys, 91 vom Publikum. Also, da kann man jetzt irgendwie keinem der beiden Gewerke da jetzt irgendwie die Schuld geben. Also, das ist halt so ein bisschen, Ja, ist okay, ne? Mhm. Albanien, wo hat mich gewundert, dass er ins Finale gekommen ist, weil er eigentlich so. Aber stimmlich ist der gute Mann mega. Eugen Puspepa mit Mal, nicht das Shopping Mall, sondern die Sehnsucht. toller Sänger. Ich hoffe, dass wir demnächst mehr von ihm hören. Ich würde auch mit ihm mal gerne auf Englisch hören, mal gucken, wie das wäre. Also, ich glaube, den werden wir, glaube ich, noch öfter hören. jetzt in Zukunft. Ja, der ist ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft, hat sich auch mal in Italien wohl irgendwie mal rumgetrieben und ist da wahrscheinlich auch ein bisschen von beeinflusst. Also ich bin ja auch so ein Albanien-Liebhaber, nichtdestotrotz, weil ja halt auch Albanien immer die ESC-Saison eröffnet und irgendwie kurz vor Weihnachten dann immer sein Festival I Kongis da irgendwie veranstaltet und viele albanische Songs irgendwie ja oft leider nicht das Finale erreichen, obwohl ich sie einfach immer sehr gut finde auch. War das, also er ist der Hammer. Also du hattest ja irgendwie auch mal gesagt, dir hat die 4,5 Minuten Version besser gefallen. Das ist auch so, immer noch so. Ich fand, das fällt für mich nicht so ins Gewicht. Sie haben es noch ganz gut irgendwie auch hingekriegt. Und in diesem Jahr fand ich es dann tatsächlich auch mal ganz gut, dass sie auf Albanisch geblieben sind. Genau. Sonst wird es ja manchmal in Englisch ja auch eher sehr normal. Und also ich finde, dass immer diese europäische Sprachenvielfalt sollte da auch irgendwie zum Tragen kommen. Und ja, also mir hat er schon mit diesem hohen Ton, das habe ich so das erste Mal dann auch in Amsterdam irgendwie von ihm gehört und das hat er dann auch so weitergemacht. Also das war schon okay. Also da habe ich jetzt auch nichts dran auszusetzen. Dann sind wir bei Doredos. My Lucky Day aus Moldau. Eine super aufwendige Performance auf der Bühne. Diese ganzen Türen aufzuklappen, sich dann noch auch noch Stöckelschuhe als Mann anzuziehen. Also es ist extrem aufwendig, auch wenn ich mit dem Titel nicht so viel anfangen kann, aber es war mega, mega aufwendig und deswegen auch verdient auf dem 10. Platz. Also gewinnen war ziemlich unwahrscheinlich, aber 10. Platz, damit kann ich auch leben, aber mit dem Song selber kann ich nicht so ganz viel anfangen. Nein, also ich hab auch damals gedacht, ja, das ist der letzte Platz. Also eigentlich noch schlimmer als San Marino so. Und da kann man mal sehen, was man so mit der Performance noch mal irgendwie machen kann. Und das sind ja so dreigeteilte Türen jeweils. Mal geht nur so eine Luke auf, mal die ganze Tür und dann kommt wieder einer rein. Mich hat es so ein bisschen ans Unsorg-Theater irgendwie erinnert, so, wo auch immer so Leute reinkommen, wieder raus und dann Missverständnis und so weiter irgendwie. Und so ähnlich war das irgendwie auch aufgeführt. Aber dann doch wieder, wenn man sich das dann anguckt, denkt man so, nein, eigentlich ist es scheiße, aber eigentlich ist es so geil. Also, geil, das ist so ein bisschen so in dieser Mischung, wo man so denkt, nee, doch, ihr habt euch schon was ausgedacht. Und also das ist schon irgendwie richtig, richtig lustig. Ja, wir setzen das mal in die Shownotes. Da gibt es dann irgendwie so ein Making-of, wo man die Rückseite filmt, wo man dann sieht, wie die dann rausgehen, wieder reinkommen und so weiter, was sie da sich die Schuhe ausziehen und genau, so. Ja, also das ist schon sehr interessant irgendwie. Also, und da sieht man auch, das haben die nicht irgendwie an einem Nachmittag geprobt, sondern das ging irgendwie, da haben die bestimmt 14 Tage oder so das einstudiert, bis sie das wirklich so, weil ich sag mal, wenn einer die eine falsche Tür aufmacht, ist im Grunde die ganze Performance dahin. Ne? Also da kann man schon und ja, und auch letztes Jahr war es ja auch so, Moldau lässt sich ja doch immer was einfallen. Also ich glaube, auch in den nächsten Jahren muss man Moldau immer so ein bisschen so auf der Uhr haben. Also die können einen immer noch gut überraschen. Ne? Dänemark, Rasmussen, Higher Ground, unsere Liebe, unser Santiano aus Dänemark, so kann man das auch nennen, war okay, ist auf Platz 9 gelandet, 38 Punkte nur von der Jury und 188 Punkte von den Zuschauern. Hätte ich nicht erwartet. Ja, sie waren okay, haben sie gut gemacht. Aber für mich war es auch kein Sieger, wo ich gesagt hätte, weil ich das halt schon tausendmal durchgehört habe. Nee, mich hat es auch schon im Vorentscheid nicht so ganz überzeugt. Also es war ganz okay, irgendwie, er ist ja, glaube ich, auch irgendwie so Musical-Darsteller. Ja, auch so eine Top-40-Band irgendwie auch noch, irgendwie Sänger und so. Ja, und bei Eurovision.de haben sie ja auch irgendwie so gesagt, die sind eigentlich auch noch so ein bisschen ironisch drauf. Also sie nehmen das jetzt auch nicht so ganz so ernst, was sie da auf der Bühne irgendwie halt machen. Und ja, es war so ein bisschen so ein 3-Minuten-Musical, was sie da, es regnet ja dann auch noch so zum Ende des Liedes dann auch und wo man dann auch sagt, ja, guck mal, in Lissabon ist auch nicht immer schönes Wetter so. So. Aber Schnee hat's geschneit. Ja, genau, geschneit hat's. Also wenn die jetzt auch nicht ins Finale gekommen wäre, hätte es mich auch nicht gewundert. Also es war so ein bisschen ich hätte lieber Starlight gesehen im Finale. Ja, das war auch schön. Ne? Also die ist da Zweiter geworden im dänischen Vorentscheid. hatte damals so einen Schlafanzug zwar an und mit so einer Ukulele, so Starlight irgendwie. Bisschen es war so ein Sandmann. Ganz, ja, ja, es war so, war so ein ganz liebliches kleines Lied irgendwie so, aber er hat eben, ich glaube, 50% der Votings irgendwie auch bekommen und ist da auch klar irgendwie an den beiden im Superfinale rangezogen. Und ja, also sie haben eine 3 Minuten Bühnenshow, die ganz gut war irgendwie, aber es war jetzt auch nicht jetzt so der Superknaller, der einem auch in den nächsten Jahren irgendwie auffällt, ne? Dann haben wir noch Estland mit Elina Netsajeva und La Forza. Ein Titel komplett auf Italienisch, ein Operngesang mit einem Projektionskleid, das wir schon mehrmals beim Eurovision Song Contest gesehen haben. Und bei Helene Fischer. Und bei Helene Fischer. ich sag mal so, ja, war gut. Sie kann sehr, sehr gut singen. Ist 143 Punkte von der Jury, 102 Punkte von den Zuschauern. Ja, also ich kann das jetzt auch nicht negativ irgendwie einordnen oder so, auch nicht irgendwie positiv. Also für mich war das halt auch Naja, manche haben sich so ein bisschen aufgehängt an diesem hohen Ton, so am Ende. Ja. So, jeder hatte da irgendwie Angst, dass die Gläser gleich hier zerspringen oder so. Das kann ja meine menschliche Stimme ja leider nicht. Ja, aber ich glaube ich glaube, dass sie schon ganz gut abgeliefert hat irgendwie jetzt, wenn vielleicht so Leute, die sich so mit Operngesang auskennen, werden vielleicht sagen, ja, das war jetzt irgendwie ganz normal, das kann eigentlich jeder Opernsänger. Und trotzdem ist es halt, ja, war es. Und es auch mit dem Kleid war dann halt auch irgendwie so ein bisschen, war ja auch so ein Hingucker, wobei sie das mit dem Kleid ja auch nicht so ganz zu Anfang irgendwie, sondern sie haben ja erst sie eingeblendet und dann nachher das mit dem Kleid. Ja, es war ja so ein bisschen durch diese Projektoren war das wohl ein bisschen offen. Okay. Weil wohl die Miete für diese komischen Beamer ist wohl in so unermessliche Höhen gehen und deswegen, also es war gar nicht, weil das Kleid war ja, das war ja nur so weißer Stoff, ne, der den hatte sie dann praktisch, sah man dann am Ende, wenn wieder abgebaut wurde, dann hat sie den kurz abgemacht und hatte dann eine weiße Jeans irgendwie halt dann drunter. Und das war halt nur so ein weißes Kleid und das wird dann halt so mit diesen Effekten so angestrahlt irgendwie. Ja, Moldau hatte das schon mal und ich glaube, Rumänien glaube ich auch schon mal. Ne? Bei und Russland. Ja. Russland darf man nicht. Ja. Ne? Russland hatte das auch, genau. Dieses Kleid. Und das, hat man, also ich würde jetzt mal sagen, liebe Leute, vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre jetzt mal nicht mehr, weil jetzt haben wir das, glaube ich, mit so einem Kleid auch öfter mal gesehen. Aber ja, es war in Ordnung. Also ich glaube aber, Estland war auch so ein Wackelkandidat, ob die das schafft. Ins Finale irgendwie, das war auch so ein bisschen halt, ne? Ja, die große Überraschung ist der nächste, ne? Benjamin Ingrosso mit Dance You Off, ne? Das war aus ja, Schweden. Das war wohl nicht für Schweden. Zu Recht nur 21 Punkte von den Zuschauern bekommen, aber 253 Punkte von den Jurys. Ja. Das verstehe ich nicht. Nee, ich fand diesen Typen so schleimig, so eklig und diese Performance, man hat ja kaum die Bühne gesehen. Das war ja eigentlich das Musikvideo beziehungsweise die Performance von Melodiefestivalen nochmal genau so. Ja. Also es hatte nichts Authentisches, es hatte nichts, wo ich sage, hey, Schweden, ihr habt das super gemacht. Ich konnte diesen Hype um diesen Titel einfach überhaupt nicht verstehen. Nein, also, das Melodiefestivalen war ja schon sehr schwach. Hatten wir ja auch schon an verschiedenen Stellen ja auch immer so kritisiert. Und ja, und das sah ja so, vereinzelt haben ja Leute gesagt, das sieht aus, als wenn er auf der Sonnenbank tanzt, ne? Also so mit diesen Und mit die Fetischjacke darfst du nicht vergessen. Ja, ja, genau. Als würde er im Fetischclub irgendwie rumtanzen. Also, aber wenigstens lässt er ja die Jacke immer an, während ja Alexander Rybak sie ja dann immer ins Publikum geworfen hat. Irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Garderoben er irgendwie mit hatte, dass er das immer jedes Mal machen konnte. Ich glaube, das ist ein ganz großes Signal für die Schweden. Also gut, Platz 7 ist ja jetzt trotzdem und ins Finale gekommen und so weiter. Das muss man jetzt auch nicht klein machen irgendwie halt. Aber jetzt schon hinter den Deutschen zu sein, die sonst immer Schlusslicht sind oder so, könnte für die Schweden jetzt auch mal so ein Alarmsignal langsam werden. Vor allem dass man die so wenigen denkt, Punkte vom Zuschauer. Ne? Ja, was? Vor allem die niedrigen Punkte von den Zuschauern sollte dem Schweden mal zu denken geben. Also ja mal, da muss man. Wir können ja mal eben gucken, hier war doch irgendwo die Punkteverteilung, ne? Wo von wem was herkam. 7. Sogar Deutschland hat Schweden von der Jury 12 Punkte gegeben, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Ja. Also kann man hier gar nicht. Nee, kann man jetzt hier im Moment ist nicht so schlimm. Nicht sehen. Nee. Ja, aber jedenfalls habe ich halt auch so gedacht, so, oh, liebe Schweden, also es deutet sich ja schon seit ein paar Jahren irgendwie so ein bisschen an, dass sie, ja, Bulgarien, sagt man so schön, ist das neue Schweden und Schweden könnte das neue Irland werden. Müsste man irgendwie mal, glaube ich, bei den Verantwortlichen, vielleicht musste sich dieses Jahr Christa Björkman zu viel auch um den Lissabonner ESC kümmern und hatte nicht mehr so viel Zeit, sich um das Melodiefestival irgendwie zu kümmern, und das sollte er vielleicht demnächst mal wieder tun. Mhm. Ja, ich denke mal, da wird es in Schweden bestimmt auch Sänger und auch Komponisten geben, die da immer noch nicht stattfinden und die man mal einladen sollte. Es gibt so tolle Sängerinnen und Sänger. Ich mache eine Sendung dazu bei Radio Ton, coole Tonreise, wo ich ja halt auch skandinavische Rock- und Popmusik auch unabhängig von Melodiefestivalen vorstelle. Und es gibt so tolle Sachen, die da einfach noch nicht stattfinden. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Also da muss, glaube ich, unser Christa Björkman ein bisschen was tun, um diese Leute auch da mal drauf zu kriegen. Weil ich würde mir das sehr, sehr wünschen, weil es gibt so viele tolle Sachen, die einfach in der schwedischen Musikszene existieren und die nicht in diesem Contest stattfinden. Leider. Ja. Da, Tschechien, endlich mal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie in die Top 10 gelandet sind. Ja, die fliegen immer schon im Halbfinale immer raus. Ne? Mikoslav Josef, Lie to Me, ein toller Künstler, sehr sympathischer Typ, hat sogar seine Performance so hingelegt, dass er den Salto doch noch gemacht hat im Finale und ihn auch geschafft hat und diesmal nicht auf den Rücken gefallen ist. Ja, also hat er sich ja verletzt. Genau. Da so ein Looping, ich glaube auch schon gleich in der ersten Einzelprobenrunde, genau, sozusagen. Und er konnte dann irgendwie, glaube ich, auch ein, zwei Tage auch noch nicht mal seine Füße irgendwie wohl bewegen. Mhm, und so. Genau. Wo man erst dachte, das wäre wohl irgendwie ein Bandscheibenvorfall oder so. Und da sind dann, glaube ich, auch tschechische Ärzte, glaube ich, eingeflogen worden nach Lissabon. Und haben sie es ein bisschen abgeändert. Und der gute Mann konnte dann, also ich glaube, in der zweiten Probenrunde, da hatte man wohl noch sehen können, dass er wohl sehr unter Schmerzen noch irgendwie gestanden hat. Mhm. Also man kennt das ja selber, wenn man sich mal so den Rücken verdreht oder so, da ist ja irgendwie jede kleinste Bewegung oder mal Socken anziehen oder so tut ja schon weh, geschweige denn, wenn man dann irgendwie tanzen muss. Und haben wirklich in der ESC-Community alle wirklich ihm die Daumen gedrückt und haben dann auch gesagt, ja gut, wenn es halt nicht klappt, dann ist die Gesundheit natürlich wichtiger. An der Stelle war dann wohl auch nicht mehr möglich für Tschechien, da noch jemanden nachzunominieren, weil das ginge ja irgendwie gar nicht mehr, weil man muss dann das ganze Bühnenbild oder alles muss ja irgendwie völlig neu, das geht ja gar nicht mehr, nicht jedenfalls in den Probenwochen. Aber es hat ja Gott sei Dank geklappt. Also er ist erst 19 und dann ist man vielleicht auch ein bisschen rücksichtsloser manchmal mit seiner Gesundheit, ne? Genau. Und überfordert sich da manchmal so ein bisschen. Aber er hat einen Plattenvertrag jetzt bekommen, also besser kann es ihm gar nicht gehen, bei einem großen Plattenlabel. Mhm. Und bevor er beim Contest angetreten ist, also ich glaube, er profitiert davon. Aber man muss ehrlicherweise dazu sagen, er hat ja auch nur von den Jury 66 Stimmen, Punkte gekriegt und von den Zuschauern den Löwenanteil mit 215 Punkten. Also da ist dann auch so eine leichte Diskrepanz irgendwie auch dabei. Ne? Italien, die hätte ich niemals so hoch gewettet. Also Elmar Metta und Fabrizio Moro mit Non mi avete fatto niente. ihr konntet mir nichts anhaben. Es ging ja um Terroranschläge in der Welt und so weiter. Es wurden dann auch Zitate von deren Songs oder den Songtext auch in den Titeln beziehungsweise im Bild, Fernsehbildschirm eingeblendet. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so weit hochkommt, weil ich eigentlich dachte, das wird eigentlich eher so ein letzter Platz oder so letzten Plätze so irgendwie landen, aber das ist auf fünften Platz. Ich finde es nicht besonders originell. Also, nee, ist es auch seit nicht. Seit Italien wieder 2011 dabei ist, ist das wirklich der schwächste Song. Also, genau. Das war in meinen Augen nichts. Also, das hat sicherlich inhaltlich einen großen Anspruch irgendwie, aber es ist halt es bleibt da nichts hängen und irgendwie, und ich glaube, da haben viele angerufen, nur weil es Italien ist. Ich glaube, mehr war da. Es ist so ähnlich wie mit Schweden bei den Jurys, weil es halt Schweden ist. Ah ja, da sind ja viele Komponisten, ja, geben wir da mal 12 Punkte. So ist das. Und das muss man beurteilen danach, was sie dann da wirklich in dem Jahrgang abliefern und nicht, weil es das und das Land ist. Ja. Deutschland, Platz 4, dass wir das mal sagen dürfen. Ja. Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. Tolle Performance, 204 Punkte von den Jurys, 136 von den Zuschauern bekommen. Mhm. Man hat auch echt gemerkt, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, als diese ganze Punktevergabe war, weil wir das so lange nicht hatten. Und ich so, 12 Punkte aus Norwegen, 12 Punkte aus Dänemark. Ich so, was ist jetzt los? Was und geht viele, jetzt ab? 10 Punkte und so, ne? Ja, es geht jetzt, was geht hier ab? Peter Obermann war auch ganz perplex, dass er sagen wir mal, so viele Punkte, dass er so viele Punkte vorlesen durfte. Also es hat richtig Spaß gemacht. Dem ist es natürlich auch dann auch schon leid, immer jedes Jahr dann eben beim Frühstücksfernsehen wieder zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, woran es gelegen hat. So, das ist halt so, mal ganz schön. Kleiner Wermutstropfen ist bei mir so ein bisschen, ich hätte mir eher gewünscht, wir würden auf Platz 11 landen, damit so ein bisschen so das Signal irgendwie auch ist, wir haben noch nicht alles geschafft, ne? Und Top 10, ja. So einfach ist es dann nun auch nicht. Aber so wie ich jetzt auch Herrn Schreiber, entschuldigen Sie, den Unterhaltungschef vom NDR und zuständig für den ESC für Deutschland auch verstanden habe, wollten Sie ja sogar jetzt auch schon in dieser Woche sogar auch die komplette Timeline irgendwie schon festlegen, ja. Und vielleicht auch so mal bei den ARD-Sendern vielleicht noch mal so ein bisschen nachhorchen, ob man da vielleicht nicht noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommt. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, weil sie ja in diesem Jahr schon sehr stark oder im letzten Jahr auch schon sehr stark so in die ESC-Community reingehört haben und ja ganz viele Dinge auch doch umgesetzt haben, die Fans ganz oft in Blogs und so weiter auch geäußert haben, dass ich die Vermutung habe, sie arbeiten da, glaube ich, schon dran, auch mal 2 oder 3 Shows irgendwie da auch mal an den Start zu geben und der ARD so ein paar Sendeplätze mehr irgendwie halt abzuringen. Und was ich ganz interessant war, sie wollten jetzt wohl auch vielleicht eher gucken in Richtung Anfang bis Mitte März sogar den Vorentscheid hinzuziehen, weil sie einerseits auch ein bisschen Abstand zum Karneval halt haben wollen, weil wenn Karneval war oder so, dann interessiert keinen den deutschen Vorentscheid, was ich dann auch verstehen kann, wenn halb Deutschland Kopf steht. Eine Kollegin von mir fährt da ja auch jedes Jahr hin. Also ja, okay. Sie hat Karneval in Köln im Februar und ich mache den Karneval im Mai. das passt ja dann vom Urlaub her auch irgendwie ganz gut. Und und dann hat Schreiber auch noch was Interessantes gesagt, das zahlt ja so ein bisschen ein in diese Geschichte mit Frankreich. Er sagt, eigentlich ist es auch nicht so gut, wenn vielleicht auch so lange ein Titel schon oder ein Künstler schon bekannt ist, der wird dann schon so lange durch die ESC-Community durchgereicht und wenn man dann vielleicht eher erst so Anfang bis Mitte März erst so seinen Künstler bekannt gibt, dann ist da nicht mehr so viel Zeit bis zum ESC, wo man sich das Ding irgendwie schön oder schlecht hört. Ja. Also das könnte natürlich auch noch so eine Idee sein. Ich hoffe, dass man wirklich an diesen Stellschrauben noch ein bisschen weiter dreht, weil ich meine, also ich denke mal, die Plattenfirmen und so weiter muss man mit Sicherheit jetzt immer noch überzeugen davon, da mal mitzumachen oder auch die Künstler. Aber der Grundstein ist ja Gott sei Dank schon ein bisschen gelegt worden. Das finde ich natürlich sehr, sehr positiv. Und wir brauchen endlich eine Marke, die immer genauso heißt. Nicht unser Song oder unser Lied für irgendwas. weil man jedes Jahr überhaupt nicht weiß, wie heißt jetzt diese Sendung überhaupt. Ich glaube, da muss man auch noch mal dran arbeiten. Den Titel dieser Sendung und die Moderation. Ich habe ja einen Tweet abgesetzt, dass wir doch unseren lieben Stefan Spiegel und Alina Stiegler. Alina Stiegler doch vielleicht mal die Chance geben könnte, den neuen Vorentscheid dann zu moderieren, weil ich Elton und Linda Zervakis doch ein bisschen unangenehm fand, sagen wir es mal diplomatisch. Ich glaube, so 2 neue Gesichter, die überhaupt noch nicht so im Fernsehen präsent sind, obwohl Alina jetzt ja auch bei 9 live nach 9 oder so etwas bei der ARD volle Kanne Gegenpol moderieren darf, glaube ich, ganz gut geeignet wäre, um so einen Vorentscheid mit Stefan Spiegel zusammen zu moderieren. Ich glaube, die haben es auch beim ESC Songcheck sehr, sehr souverän gemacht und der Vorteil ist, sie wissen auch, was dieser ganze Zirkus beim ESC bedeutet. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ziemlich positiv. Ich glaube, sie sind dabei selber so ein bisschen Fan auch, oder? Also das merkt man ja auch, dass sie da sehr, sehr mit Herzblut bei der Arbeit sind und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr interessante Kombination, wenn die zwei das zusammen moderieren. Ja, also ich hatte da auch mal irgendwie was dazu getwittert und habe auch geschrieben, ja, ich meine das auch ernst, weil manchmal sagt man ja sowas, oh, der sollte das und das irgendwie mal machen oder Böhmermann sollte Wetten, das moderieren und so weiter. Das sagt man ja mehr so im Spaß irgendwie. Und ich glaube aber schon, also ich glaube, wenn man das so machen würde wie so ein roter Faden, die würden dann den Songcheck moderieren, den Vorentscheid, sind vor Ort in Lissabon, dann hat der Zuschauer immer so Identifikationsfiguren und vor allen Dingen, ja, sie machen das auch sehr gut. Sie haben so eine gewisse journalistische Neutralität, die ja da auch notwendig ist. Also Alina macht ja dieses kurz erklärt irgendwie im Internet für die Tagesthemen. Ja, genau. Sie ist ja als Reporterin ganz viel unterwegs. Letztes Jahr hat sie da auch hier beim G20-Gipfel in Hamburg da irgendwie auch, ja, so ein bisschen auch unter Einsatz ihres Lebens da irgendwie halt dann auch teilweise da irgendwie berichtet und macht ganz viele seriöse Geschichten und ist eben halt da, wie gesagt, vor 2 Jahren da irgendwie halt dann in dieses Team bei Eurovision.de gekommen, die so ein bisschen so eine Identifikationsfigur in diesem Team irgendwie ist. Und aber das können die beiden alle mal. Also, und wie du schon sagst, sie haben schon jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt bei 3 ESCs und können da jetzt wirklich auch aus diesem Erfahrungsschatz irgendwie schöpfen. Diese Neuausrichtung des Songchecks hat super was gebracht irgendwie. Ja. Es war sehr, sehr so wohnzimmermäßig und sie haben das wirklich, und dann diese Battle, die sie dann immer haben. Alina mochte ja diesen spanischen Beitrag irgendwie nicht und Stefan hat dann auf der Ukulele dann immer so, hat das dann so gespielt. Und neulich hatten wir ja dann mal auch so eine kleine Battle irgendwie, wo ich sie dann bei Twitter auch mal so ein bisschen geärgert habe und Christoph vom ESC-Schnack hat dann irgendwie halt dann auch so zurückgeschrieben, ja, jetzt hört mal auf und quält die Frau nicht und so, und das ging dann irgendwie den ganzen Vormittag noch irgendwie. Also sie hat es dann aber auch mit sehr viel Humor irgendwie halt auch genommen und so. Und ich habe sie auch dann jetzt in Lissabon, haben wir uns da natürlich auch schon das eine oder andere Mal dann auch gesprochen und kennengelernt und so weiter. Sie ist auch eine sehr, sehr nette Person. Und Stefan Spiegel, wir haben uns dann auch irgendwie mal kurz gegrüßt und so. Also das ist eigentlich auch eine super Truppe. Und die bauen ja auch jedes Jahr das immer noch mal wieder zum Positiven hin auf. Also irgendwann ist da wahrscheinlich auch immer auch so ein bisschen das Budget endlich. Aber ich denke mal auch, wenn man das mal so andererseits sieht, ich habe dann, als ich im Pressezentrum saß, auch über den Livestream mir dann auch diese Reeperbahn-Veranstaltung dann auch so angeguckt. Und da habe ich nur so gedacht, why? Also das war dann, wie Schreiber immer so schön sagt, ja, die Abspielfläche für die Plattenfirmen irgendwie. Dann habe ich auch außer Mary Rose nicht ganz verstanden, warum die da jetzt alle in der deutschen Jury sitzen, wo ich so denke, ja, also Mary Rose würde ich jetzt wirklich noch sagen, die hat den Sachverstand, die hat da auch schon 2-mal irgendwie beim ESC teilgenommen. Aber alle anderen, vielleicht noch dieser Plattenboss da irgendwie vielleicht auch noch, aber hier Marc Singer irgendwie, ja. Also Mike Singer. Ja, guck mal, ist nicht mehr meine Generation. Ne? Ist halt irgendwie ich bin über 30, das ist auch nicht mehr meine Generation. Ich war ja bei vielen Terminen von Irving, Irving Walter, Dr. Eurovision, und ich bin da der Jüngste gewesen. Und da meint, weil man ja glaubt, ich wäre jünger, bin ich nicht, ich bin 31 schon und wurde da immer so in der Schublade gesteckt. Ich so, welche Generation wollt ihr mir jetzt aufdringen? Also ich bin nicht mehr in dieser Generation, Pokémon schon, aber nicht mehr diese Generation Justin Bieber, also da bin ich schon lange raus, also bitte. Also ja, deswegen ist das immer sehr, sehr spannend dann zu sehen, wie die Leute mich dann irgendwie zu sortieren und das passt meistens gar nicht. Also ich höre ja auch ganz andere Musik als das, was sie sich manche da vorstellen. Also. Ja, aber das war halt so ein bisschen, den hat man ja auch schon im Vorentscheid eingeladen, damit halt die jungen Zuschauer da einschalten, um dann in dem Bereich auch noch die Einschaltquote hochzujucken. Und also ich verstehe das immer nicht. Also es soll ja eine Jury sein, die Sachverstand hat. Ich finde, da gehören genauso vielleicht mal auch ein Fan rein, der sich da auch schon jahrelang mit dem ESC beschäftigt. Ich finde, so jemand oder jemand wie wie Dr. Eurovision gehört da auch mal rein. Also der ist ja auch noch nie gefragt worden. Also so Leute wirklich, die da auch ein bisschen, also das soll ja ein bisschen so diese Korrektur sein bei den Juries irgendwie, um das Ganze da irgendwie halt. Aber ich glaube, es gibt doch Regularien dafür, was da für Experten drin sein dürfen und so. Das ist, glaube ich, auch, dass es nur Leute von Plattenfirmen, irgendwelche Musiker sein dürfen und so. Und deswegen ist das, glaube ich, auch schwierig, da so externe zu sagen, die nehmen wir jetzt dafür. Von daher. Aber dann machen wir nochmal die letzten drei nochmal. Drei, ja, dann sind wir ja dann durch. Nochmal in die anderen Themen irgendwie kommen. Österreich, das habe ich nicht ganz verstanden. Also, das fliegende UFO, Caesar Sampson, Nobody But You, wurde bei den Juries, ich glaube, der hat die meisten Punkte von Juries bekommen, ne? Hm. Ja, 201, genau, also, da war bei den Juries war Platz 1. Punkte und nur 71 Punkte von den Zuschauern, das habe ich nicht verstanden. Also, der hat nicht schlecht gesungen, aber irgendwie der Titel ist halt nicht so, finde ich nicht so geil, also. Ja. Ja, ich fand, also ich habe auch so gedacht, oh, schon wieder nach Wien. Das war also, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zeiger. Aber es tut mir leid, auch für unsere österreichischen Zuhörer. Ich finde ihn unwahrscheinlich farblos. Er ist kein Mann für die erste Reihe. Er hat eine gute Stimme, sieht ja auch gut aus. Aber es ist für mich irgendwie nicht so ganz verständlich, ja, die Background-Sänger waren ja hinter dieser Hebebühne irgendwie. Die sollten da wohl irgendwie versteckt werden. Und dann springt er da aber irgendwann von dieser Bühne runter, läuft dann auch noch mal so halb über diesen kreisrunden Catwalk da irgendwie. Die Klamotten, die er da anhat, irgendwie haben mich auch ein bisschen verstört. Ja, diese komische breite Hose, die ich auch nicht verstanden habe. Vielleicht hat er da viel in der Hose, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich irgendwie, auch nicht. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, das Tja, also kann ich nicht ganz nachvollziehen, Platz 3. Von daher, gut, müssen wir mal so stehen lassen, also dass man das so gewohnt ist. Das Einzige, was ich ganz witzig fand, ich weiß nicht, wer das gepostet hat, irgendwie, wir waren ja schon mal sehr eng zusammen mit Österreich. Ja. Das war, als wir Letzter waren und beide Länder 0 Punkte bekommen haben. Und diesmal haben wir eben, lagen wir auch beieinander mit 340 Punkten für Deutschland und 342 für Österreich. Also es ist so eine schöne Nachbarschaft irgendwie. Ja, das ist haben schon uns lieb. Irgendwie ganz nett. Ja. Ja, dann haben wir noch Zypern. Elina Ferreira mit Fuego, das Feuer. Genau. Und das war auch Feuer. Das war, ich glaube, die haben fast die ganze Bühne zum Brennen gebracht. Ich werde nur noch gefehlt aus dem Feuer, wenn man irgendwann auf die Bühne springen muss und dieses ganze Feuer löscht. War gut. Ich bin immer ganz erstaunt, dass da nicht wirklich mal ein Feuer ausbricht, ne? Also, ja, ich auch. Also das ist schon, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung, dass da auch Jan, also ich hatte das eine Mal bei Malta war das irgendwie, da stand ich da eben halt an diesem Kameragraben und dahinter, da war dann die Kamera und da direkt irgendwie an diesem Golden Circle waren dann halt diese Trichter, wo dann die Feuerschwaden rauskamen. Mhm. Und bei Malta kam ganz am Anfang ganz überraschend irgendwie das Feuer irgendwie raus, haben wir uns irgendwie auch alle sehr, sehr erschrocken irgendwie und haben schon gedacht, oh, jetzt brennen wir hier gleich ab irgendwie. Also das war schon, ich fand ganz witzig, das war so ein Running Gag bei uns im Pressezentrum. Da hat irgendein Fanjournalist, hat sie da interviewt und sie gefragt, was heißt denn eigentlich Aye, Aye, Fuego? Und dann hat sie darauf geantwortet, Aye, Aye, Fire. So, ja, was soll sie darauf sagen? Also auch so zu dem Motto, 1700 akkreditierte Journalisten und eigentlich sind 1500 eigentlich nur Fans, die eigentlich vielleicht noch nicht mal was schreiben und dann irgendwie solche Interviews führen und sich so ein Künstler eben halt das so zigfach am Tag solche blöden Fragen irgendwie halt anhören und dann kommt sowas dann natürlich irgendwie halt bei raus. Ne? Das ist halt dann so. Tja. Ja, Netter hatten wir ja schon, genau. Netter hatten wir ja schon, die haben wir ja eigentlich schon besprochen. Hat von mir aus, hat sie verdient gewonnen. Ich kann da mit dem Song, es ist, man hat sich das irgendwie, mich nervt der Song jetzt sogar ein bisschen. Ich fand das gut eigentlich. Ich finde sie super auch so als Künstlerin, aber für mich hat das jetzt so einen Nervfaktor erreicht, wo ich sage, nee, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr so anhören. Das ging mir aber auch in der Probenwoche so ein bisschen, als ich dann getwittert habe. Da habe ich dann so manchmal gar nicht so bei bestimmten Songs, sondern eigentlich so bei fast allen, dass ich so dann auch so ein bisschen so dachte, oh, ich kann es auch langsam nicht mehr hören, weil man natürlich so oft irgendwie die Songs dann schon hört. Man braucht dann erstmal wieder so ein bisschen Abstand davon. Tja, was haben wir noch so? Ja, dann gucken wir jetzt auf den kommenden ESC, der jetzt in Israel sein soll. In dieser Woche will sich wohl schon die israelische Delegation mit der EBU wohl irgendwie treffen. Soweit, wie ich jetzt gelesen habe, hat jetzt wohl Tel Aviv schon abgesagt. Aber es wird wohl auf Jerusalem irgendwie halt hinauslaufen. Ich habe mir schon mal so pro forma auch schon mal bei den entsprechenden Portalen mal so Flüge angeguckt und Hotels. Das ist alles soweit schon mal ganz okay. Also ich beabsichtige jetzt im Moment erstmal sogar tatsächlich hinzufliegen. Ja, aber es gibt auch noch irgendwie eine neue Stadt, die sich wohl auch beworben hat, jetzt Haifa. Die irgendwie auch so ein Stadion haben oder beziehungsweise so eine Halle haben, wo 30.000 Leute reinpassen, die auch extrem neu ist. Das wäre auch ein potenzieller Ortgeber. In Jerusalem gibt es wohl die Peace Arena, die wohl möglich wäre. Oder das Teddy-Stadion ist, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass die in ein Stadion gehen. Und da gibt es dann auch noch ein Stadion irgendwie, was halt auch bedacht werden kann, irgendwie zugefahren werden kann. Also ich glaube nicht, dass sie das im Stadion stattfinden lassen werden. Ich glaube, Open Air wird nicht stattfinden, weil man nicht über 14 Tage, selbst nicht in Israel, da regnet es ja vielleicht auch mal, da kann man keine millionenteuren Equipment da irgendwie im Freien irgendwie stehen lassen. Das wird man nicht tun. Ich habe ja vor vielen Jahren auch mal gesagt, Open Air und ESC wär ja auch mal gut, aber das lässt sich produktionstechnisch gar nicht realisieren. Da würde was kaputt gehen und das kann man irgendwie. Ja, viele Fußballstadien haben das ja, dass sie so ein Dach irgendwie zumachen können. In Düsseldorf war das ja so, hier bei dieser Esprit Arena, da gibt es ja die Möglichkeit, dann so ein Dach zuzuziehen und dann hat man eben halt eine Halle an der Stelle. Und muss man alles mal jetzt beobachten. Also ich würde mal tippen, also vor August, September wird man da wahrscheinlich auch nicht nichts Definitives nicht irgendwie halt hören. Ich würde mal eher tippen, dass es Jerusalem bleibt, auch wenn es viele Städte irgendwie gibt. Gerade in so kleinen Ländern läuft es meistens auf die, also jetzt in den letzten Jahren war es immer die Hauptstadt. Und das, obwohl auch selbst in Österreich waren ja auch einige, die sich da gemeldet haben. Salzburg und so. Ja, der Knackpunkt ist, glaube ich, immer die Hotelsituation. Ne? Ja. Also du musst ja, ich würde mal sagen, wenn so 10.000 Leute in die Halle passen, musst du ja schon, würde ich mal sagen, so für 50.000 Leute musst du ja irgendwie Hotelkapazitäten irgendwie schaffen. Ja. Das sind die Delegationen, die dann kommen und also und die Fernsehteams und so weiter. Und so, ja. Also das ist schon eine Hausnummer und dann oder in Dänemark war das ja auch so und die haben dann eher so sogenannte Großstädte, die dann so groß sind wie hier manche Mittelstädte hier bei uns in Deutschland. Und die haben dann meistens so für ihre normalen Urlauber irgendwie so Kapazitäten, aber eben halt nicht für so eine Veranstaltung irgendwie. Und das ist dann schon der Knackpunkt und dann läuft es halt auf die Hauptstadt irgendwie halt hinaus. Ne? Das ist halt so, Ja, Vorentscheide haben wir uns hier noch notiert. Also es gab ja so eine Art Frühstücksfernsehen bei Eurovision.de, wo dann am nächsten Morgen noch mal so die alle Beteiligten noch mal interviewt wurden, auch Peter Urban und dann aber auch Thomas Schreiber, der da schon so ein bisschen mal aufgezeigt hat, wohin die Reise geht. Also dass sie jetzt eigentlich auch schon in dieser Woche beginnen, so einen Zeitablauf irgendwie für sich so festzulegen. Und er hat auch schon wohl Komponisten und Sänger aufgefordert, sich auch beim NDR schon zu bewerben. Und, also genau, das geht dann wohl schon los. Genau, und man hat wohl, man will sich auch mehr Zeit lassen beim Songschreiben diesmal. Mhm. Also man will das jetzt nicht irgendwie an einem Tag irgendwie zusammenschustern, sondern man will sich im Vorlauf ein bisschen mehr Zeit lassen beim Songschreiben. Finde ich vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber wir hatten es ja vorhin auch schon, dass wir sagen, wir wollen mindestens eine Sendung oder zwei Sendungen mehr. Mhm. Um halt sich halt auch auf den Künstler einlassen zu können. Vielleicht auch ein paar mehr als Künstler. Vielleicht nehmen wir auch mal 12. Mhm. Dass dann irgendwie die Hälfte rausfliegt oder so. Also das wäre eine interessante Geschichte. Ich hoffe, dass die ARD da endlich mal ein paar Sendeplätze frei macht. Oder man vielleicht auch ein Halbfinale auf One zeigt. Da hätte man bestimmt die Möglichkeit, Aber das sind, wir sind ja nicht die Entscheider, sondern die ARD selbst. Also dann naja, aber ich glaube, es wäre schon auch mal ein Statement, wenn man auch die, wenn man das alles in der ARD zeigt. Ja, auch die, ja. Auch die ESC-Semifinals sollte man auch mal in der ARD zeigen. Warum versteckt man? Bei One ist es ja so, ganz viele haben gar nicht die Möglichkeit, One auch in HD zu gucken. Also, nee, krieg's nicht in HD. Nee, also es, ich glaube, es gibt's nur auf Satellit, glaube ich. Das haben ja auch nicht alle. Und oder du musst halt den entsprechenden Provider haben, die das irgendwie anbieten, aber die meisten sind ja bei den Monopolisten und da gibt's das dann leider irgendwie nicht. Und in der heutigen Zeit irgendwie noch eine Show in SD irgendwie halt zu gucken, ist halt auch ein bisschen fad. Ja, man bleibt nichts anderes übrig, aber früher haben sie es ja noch bei Premiere dann, nicht bei Premiere, bei Phoenix. Bei Phoenix. Sky kann sich gerne mal überlegen, den Eurovision Song Contest zu übertragen. Dass du da auch noch Geld für bezahlen musst. Wobei, ich würde es machen, aber andere Leute eben halt nicht. Ne? Da würde dann die Einschaltquote dann sehr weit dann runtergehen. Das glaube ich auch. Aber ja, und da haben sie es dann wenigstens noch bei Phoenix gezeigt und da haben ja viele dann das doch in HD und da hat man dann doch ein bisschen mehr was davon. Also, aber warum versteckt man sich da irgendwie? Also insbesondere voten wir ja bei einem Semifinale ja mit, meistens ja beim zweiten, je nachdem, wie das los aber auch ist. Mhm. Und ja, und das sollte man, da sollte man auch das mal so hindrehen. Also auf jeden Fall dranbleiben und wenn es mal zwischendurch mal im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr mal wieder nicht so gut, dann ist es halt so. Also, aber auch hier wird natürlich widerlegt unter dem Motto, oh, keiner mag uns und so weiter, genau. Sondern man muss immer einen guten Song und gutes Staging bringen, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Ne? Also, und vor allem halt so. eines, wenn wir nicht keine gute Platzierung machen, nicht wieder an diesem Vorentscheidformat so extrem wieder rumschrauben, dass es kein Mensch versteht, und warum das jetzt wieder anders heißt und so, endlich mal also eine Marke haben, die auf Dauer existiert und nicht immer und immer und immer wieder verändert wird. Wobei dieses Unser Lied ist ja so ein bisschen aus den 80er Jahren irgendwie entnommen. Da hieß das ja immer ein Lied für Harrogate, für Dublin und so weiter. Darauf fußt das ganze Ding ja irgendwie auch. Aber es hieß eben halt auch mal Unser Lied, ein unser Lied, Song, unser Song und so weiter. Ne? Das ist halt so ein bisschen, also an der Stelle, es ist ja ein deutscher Vorentscheid, warum heißt es dann nicht Unser Lied, ne? Also warum sagt man dann Song? Also das ist halt so, das ist dann halt Englisch und da sollten. Oder einen ganz anderen Namen, ist mich mal zu überlegen, dass es halt auch mal irgendwie anders heißt. Also dass es irgendwie ein peppiger Name ist. Also das halte ich jetzt auch nicht für unabgiegig. Also da machen wir mal ein Brainstorming und dann Wir machen das mal ein. Genau, wir machen mal so ein Brainstorming mit Namen für den Vorentscheid, den deutschen Vorentscheid. Genau. Ja, gut. Ja, das ist jetzt erstmal so der Ausblick irgendwie halt gewesen. Genau. Mir hat dieser ESC sehr viel Spaß gemacht wieder. Oh ja. In diesem Jahr habe ich dann nochmal einen anderen Einblick gehabt. Es ist ja doch immer ein bisschen was anderes, wenn man dann auch mal so in die Pressekonferenzen mal live dabei ist und auch die Leute mal so ein bisschen hautnah erlebt und so. Und auch so zwischen den Zeilen auch so bei dem einen oder anderen mal so raushört, so was könnte das irgendwie, wer könnte das Rennen irgendwie halt machen. Das war soweit, da haben sich auch die Portugiesen wirklich auch mit der Organisation sehr viel Mühe gegeben. Also ich bin mal auf Jerusalem mal sehr gespannt, was da so. Ich auch und vor allem, ob es dann halt wieder eine LED-Wand gibt oder nicht. Das ja, genau. Sehen. Genau. Sonst machen wir mal Crowdfunding, dass sie sich wieder eine LED ja, genau. Wir machen genau so ist es. Wir machen eine Petition auf, wie Island zum Beispiel, die gerade versucht, den ESC zu boykottieren. Also können wir auch gerne machen. Ja, ob das so sinnvoll ist. Also ja, irgendwie wollen sich ja die nordischen Länder wohl irgendwie zusammen beraten, ob sie da hinfahren zum Eurovision Song Contest nach Israel. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen so ein Strohfeuer ist. Also ich glaube, vielleicht wird mal so der eine oder andere sich da vielleicht rausziehen, weil er es sich vielleicht nicht mehr leisten kann oder so. Aber ich glaube, gerade so die skandinavischen Länder, die sind doch so heiß drauf, zum ESC zu fahren. Die können gar nicht ohne. Die können nicht ohne. Ja. Das wäre Schweden ohne Eurovision Song Contest. Ja, nichts. Oder auch in Island irgendwie, das ist halt die stärkste Sendung im Jahr, ne? Also, ja. 98% schalten das Ding ein und 2% sind in der Halle. Also was will man noch? Ja, ne? Genau. Und das ist halt irgendwie, das ist es dann halt. Also Sie müssten halt mal wieder ein bisschen bessere Songs irgendwie halt an den Start geben, also und nicht so eine, ja, so Johnny Logan-Verschnitt irgendwie halt da. Also der Ari, der war, glaube ich, auch, das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz netter Typ und so weiter, aber einfach der falsche Song. Ja. Also das war, war nicht gut. Ja, gut. Haben wir was vergessen? Nein, ich glaube, bei diesen langen, ich glaube, wir haben einen sehr langen Podcast diesmal produziert. 2,5 Stunden. Ja, ich glaube, das hatten wir noch nie so lange. Aber das, glaube ich, war auch mal nötig, sich über diese einzelnen Songs und die ganzen Semifinals und das Finale mal auszutauschen und auch mal über den Vorentscheid zu reden. Ja, unbedingt. Ich glaub, das war mal wichtig. Unbedingt. Ne? Gut, und das war's, würde ich sagen. Ne? Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen guten Morgen, schönen Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Ja, gute Nacht, ob ihr uns beim Einschlafen hört oder keine Ahnung, das wissen wir ja nicht. Um welche Uhrzeit? Könnt ihr auch gerne Kommentare. Also unsere Homepage heißt ja escgreenroom.de, alles in einem Wort. Da könnt ihr auch die Twitter- und Facebook-Kontakte von Dennis und mir auch einsehen. Dann, genau. Wir sind ja auch bei Spotify mit unserem Podcast gelistet. Und ja, alle sämtlichen Episoden, die wir bisher irgendwie gemacht haben, die sind dort auch noch mal zum Nachhören aufgelistet. Und ja, wir würden uns über jeglichen Kommentar auch irgendwie freuen, Anregungen oder schickt sonstiges. Schickt uns Feedback, wie auch immer, genau. Genau, und dann würden wir uns da natürlich auch sehr, sehr drüber freuen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, beschließen wir diese Runde, beschließen diese ESC-Saison und sind mal gespannt auf den Eurovision Song Contest 2019, über den wir natürlich dann auch wieder ausführlich berichten werden. Also wo immer er dann auch ist, ne? Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.